willkommen zu unserer Veranstaltung zur Linkspartei. Wir, das ist das Referat für politische Bildung des Cluster, haben in diesem Namen organisiert. Und wir, wie gesagt, sind überaus aktiv. Wir treffen uns einmal wöchentlich. Und wenn heute Abend irgendwie noch Diskussionsbedarf besteht danach oder auch mit nach Hause kommt noch irgendwas, nein, das war total falsch, kommt einfach nächste Woche Mittwoch um 19.30 Uhr ins Uaster-Gebäude. In dieser Versus, dieser Tübinger Studentenzeitung, steht auch drin, wo wir uns mal treffen. Dann können wir da weiter diskutieren oder streiten oder sagen, es halt ganz toll war. Außerdem gibt es noch einen Vortrag am 30. November zum Schuldenerlass in Afrika. Auch wieder auf der Leitfrage, was ist denn los, warum passiert das? Das ist der Vortrag. Also unser heutiges Thema, was hat man eigentlich davon, dass in der BRD neben den etablierten Wahlen seit der letzten Bundestag eine Partei zur Wahl stellt, die von sich behauptet, dass sie endlich mal wieder eine Alternative zum Wählen ist. Das hat bei so einigen Linken sowas losgetreten wie ein Stück Hoffnungsschimmer, endlich gibt es mal wieder was anderes. Es sind einige Linke, auch welche, die ich von Diskussionen her kenne, die so am Rand der PDS oder so zugange waren oder auch sonst, Attac und so weiter, schwer beeindruckt, dass sie sogar auf die Wahllisten von denen gegangen sind und den Rest der Linken darauf verpflichten wollen, für diese Linkspartei Partei zu ergreifen, sogar Werbung zu machen. Das war für uns Anlass genug, uns mal ein wenig mit denen zu beschäftigen, mal nachzusehen, worin besteht eigentlich die Alternative, die diese Linkspartei anzubieten hat. Was unterscheidet sie denn eigentlich von den etablierten Parteien? Vielleicht vorab so viel. Das Ganze soll hier eine Diskussionsveranstaltung sein. Also soll sich keiner einrichten, dass hier auf jeden Fall ein Vortrag durchgezogen werden muss und so lange die Mannschaft das Maul zu halten. Wir handhaben das in der Regel immer so, wenn jemand Einwände hat, was unklar ist, was zur Debatte stellen will, dann unterbricht er mich auch mitten im Vortrag und dann gehen wir darauf ein. Den Vortrag kann man auch debattenmäßig weiterführen. Für viele ist es viel einfacher, was zu klären, als bloß zuzuhören. Also wenn ihr irgendwas habt, einsteigen und dann wird es als Debatte weitergeführt. Also zur Linkspartei. Hervorgetreten, aufgetreten im letzten Wahlkampf, der eigentlich von dem Thema beherrscht wurde, Agenda 2010 oder Soziales, was Arbeit schafft. Agenda 2010, SPD, ihr Verarmungsprogramm, Soziales, was Arbeit schafft, das Verarmungsprogramm der CDU. Das Schöne ist, die werden ja jetzt zusammengeschmissen, es gibt dann das allerbeste Verarmungsprogramm. Linkspartei ist angetreten mit dem Argument, dazu wäre sie eine echte Alternative. Jeder, der nicht dafür ist, dass mit den Leuten weiterhin so umgegangen wird, wie es ja schon seit 10 Jahren Usus ist, der wäre bei der Linkspartei gut aufgehoben, und zwar als Wähler. Worauf haben Sie reagiert? Kurzen Blick auf das, was in der Politik als Selbstverständlichkeit gilt und was den letzten Wahlkampf beherrscht hat. Im Wahlkampf wurden die Leute damit agitiert, dass im Interesse von Wachstum der Wirtschaft und für die Möglichkeit, dass es mehr Arbeitsplätze gibt, die Leute ihre Interessen, ihren kalkulatorischer Umgang mit ihrem Arbeitsplatz, die Gründe, warum sie arbeiten gehen, ihr Lohn, dass sie damit irgendwie leben müssen, gefälligst hin anzustellen haben, weil alles, was dem Kapital Kosten verursacht, inklusive was dem Staat Kosten verursacht, weil das Geld muss sich ja über die Steuer wiederholen, dass das auf den Prüfstand muss, dass da gestrichen werden muss, damit, wie sie richtig sagen, die Politiker, mit Deutschland wieder aufwärts geht. Es waren also Auskünfte über das Verhältnis von Staat, Kapital auf der einen Seite und den Leuten, die von der Wirtschaft, dem Gestalten der Wirtschaft durch die Politik abhängig sind. Es waren Auskünfte, die an Klarheit nichts zu wünschen übrig ließen, die offen herausplauderten, dass sich das Wohlergehen der Leute, die von der Wirtschaft abhängen, und dem Wirtschaftswachstum und dem Fortschritt des Standorts Deutschlands, dass sich da was beißt, dass das nicht zusammenpasst. Da wurde wirklich erstmal nichts ausgelassen. Bloß vorgetragen hat es die Politik natürlich schon ein wenig anders, nämlich in der Logik der Sachzwänge. Weil die Lohnnebenkosten so hoch sind, weil am deutschen Standort die Arbeit angeblich so teuer wäre, weil das deutsche Kapital bei der Globalisierung schließlich mit anderen Standorten konkurrieren muss und sich durchsetzen muss. Deswegen ist es unerlässlich, die Kosten des Kapitals, vor allem die, die auf den Lohn zurückgehen, zu senken. Deswegen ist es unerlässlich, die Kosten, die auf den Staat zukommen, bei den Ausgemusterten, bei den Arbeitslosen, bei den Rentnern, zu senken. Also alles in der Logik des Sachzwangs. Und dann die ganze Chose umgedreht. Nicht das Interesse der Arbeitenden zählt nicht, sondern wegen dieser Sachzwänge ist das wahre Interesse der Lohnabhängigen, ihr Interesse zu streichen. Es ist was Verrücktes, was sie hingekriegt haben, und immerhin 70% der Wähler haben sie ja gewählt. Da euer Interesse sowieso nur eines ist, das abhängig ist von eurem Nutzen für andere, das abhängig davon ist, dass es Kapitalbesitzer gibt, die euch benutzen wollen, dann ist das einzige Interesse, was ihr habt, Klammer auf, was euch zugestanden wird, kann man auch gleich sagen, das Interesse, dass ihr billig genug seid für die, die eventuell ein Interesse am Benutzen haben. Als solche Manövriermasse von Politik und Wirtschaft, wie der Wähler im Wahlkampf angesprochen wird, soll diese Figur Wähler ein Interesse daran haben, dass die Politik ihre Mittel so einsetzt, dass, ja was, die von der Politik vorgestellte, noch schlechtere Alternative, nämlich überhaupt nicht benutzt zu werden, arbeitslos zu werden, zum Schluss mit ALG II sich durchschlagen zu müssen, dass die möglichst, wenn es geht, wenn es das Wirtschaftswachstum ermöglicht, wenn es die Einkünfte des Staatshaushalts ermöglichen und so weiter, dass die Alternative vermieden wird und dass der Mensch dafür alles streichen muss, weshalb er ansonsten eigentlich arbeiten geht. Das war das, was der Wahlkampf geleistet hat als Agitation. Was er gelungen ist, und zwar unisono, SPD wie CDU, FDP wie Grüne. Da gab es keinen Unterschied bei denen. Jetzt gab es einen fünften Verein. Die Linkspartei, das Bündnis aus WASG und PDS, die gesagt haben, wir sind anders. Der Hammer ist, erstmal, auch die haben die Leute angesprochen als Wähler. Die haben sie nicht angesprochen als Leute, merkt ihr, was die mit euch vorhaben? Merkt ihr, woraus rausläuft? Merkt ihr, dass eure Interessen zunehmend baden gehen? Dass also dieses System für eure Interessen nicht da ist, sondern es unterbuddert. Also was ist dagegen zu tun? Sondern sie haben sie angesprochen als Wähler. Und das heißt, bitteschön, jetzt wo ihr wieder mal die Politik ermächtigt, nichts anderes ist Wahl, über das, wie es euch geht, wie ihr vorkommt in dem System, zu entscheiden, stehen wir zur Verfügung, alternatives linkes Kreuzel machen zu können. Also von vornherein nicht die Aufforderung, Ihr werdet nur als Manövriermasse, also Objekt von Wirtschaft und Staat behandelt. Und das noch als Wähler in der Form, als ob ihr Subjekt wärt. Es hängt nämlich davon ab, dass ihr euer Kreuzel macht, damit die mit euch machen können, was sie wollen. Dasselbe Spielchen hat die Linkspartei gemacht. Schon mal ganz formell. Nämlich, bitte macht euer Kreuz bei uns. Dann seid ihr, ja, erstens ebenfalls die Manövriermasse der Politik. Bloß bei uns schaut es ein wenig anders aus. Jetzt schauen wir doch mal näher an, was da anders aussieht. So, hier haben wir ja das Manifest von der Linkspartei. Neben dem Punkt, dass es die Leute auch nur als Wähler anspricht, könnte man ja sagen, naja, da haben sie im Mittel etwas vergriffen, der Sache noch wollen sie vielleicht was anderes. Aber man braucht bei ihrem Programm nicht lange, um drauf zu stoßen, dass das so viel anders nicht ist. In diesem Pamphlet, was ich Wahlprogramm und Manifest nennt, geht's los mit dem ersten Titel, der heißt Arbeit für alle, soziale Grundrechte erneuern und garantieren. Ist man erstmal ein wenig erstaunt. Wie war es bei der CDU? Sozial ist, was Arbeit schafft. Die fangen auch an mit Arbeit für alle. Soziale Grundrechte erneuern und garantieren. Na gut. Der erste Punkt ist schon, der mir auffällt. Sie machen die erste Lüge der Politik, die ich vorhin vorgestellt habe, sofort mit. Die lautet nämlich, das Interesse, das ein Mensch heutzutage haben kann, das ihm zugestanden ist, ist Arbeit haben. Da ist nicht davon die Rede, was er davon hat, sondern da ist der Vergleich mit Nichtarbeit haben schon das ganze Argument. Als ob das, was der Mensch bräuchte, Arbeit wäre. Was er braucht, ist ein Geld, damit er zurechtkommt. Und Arbeit für alle kommt natürlich gleich hinterher, soziale Grundrechte erneuern und garantieren. Ja, wenn die Arbeit das ist, wo sein Interesse bedient wäre, was brauchen wir dann noch an sozialen Grundrechten? Ich will es deutlicher machen an dem, wie Sie es auch ausgeführt haben. Das ist schon ein wenig ein Hammer. Also, das geht los. Erster Abschnitt, Arbeit in Würde. Wirtschaft für die Menschen statt Menschen für die Wirtschaft. Arbeit in Würde. Wie kommt denn einer auf sowas? Also ich fange bei so Zeug mich gleich aufzuregen, weil ich mich ein wenig auskenne in dem Zeug. Wenn einer sagt, Arbeit in Würde, die Würde wäre der Witz. Da unterstellt er was. Nämlich, dass das Interesse von der Arbeit halbwegs vernünftig leben zu können, offenbar nicht bis kaum bedient wird. Es muss also das Interesse an der Arbeit mit etwas unterfüttert werden, was mit dem Inhalt der Arbeit und mit dem Lohn dafür nichts zu tun hat. Und da kommt etwas, was garantiert nichts kostet. Und das Gerät heißt Würde. Du gehst zwar arbeiten, mal lochst 40 bis 60 Stunden in der Woche, je nachdem, wie dein Betrieb gerade dasteht, wie du gebraucht wirst. Du bringst dafür ziemlich wenig Geld nach Hause. Aber ein Schulterklopfen hast allemal dafür verdient. Man merkt schon hier, dass in der WASG hauptsächlich etwas krummelige Gewerkschaftsheinis sich versammelt haben. Das Arbeit in Würde, wenn es jemand mitgekriegt hat oder sich noch erinnert, war auch der Schlager zum 1. Mai. Da war's, da haben wir noch umso größer, weil ausgerechnet in der Gewerkschaft, die sich eigentlich darum zu kümmern hätte, die als Instanz für den Proleten nur insofern interessant ist, dass sie einen Kampf gegen das Kapital aufnimmt, damit für die Arbeit ein bisschen was rausspringt, dass die Leute gescheit leben können und sich nicht kaputt machen dabei, ausgerechnet in der Gewerkschaft fällt zum Kampftag der Arbeiterklasse Würde ein. Und es ist wirklich dasselbe Thema. Wenn ihr schon sonst nichts davon habt, dann gehört das wenigstens anerkannt, wie ihr euch für Staat und Kapital abstrampelt. Wirtschaft für die Menschen statt Menschen für die Wirtschaft. Das geht dann los. Eine zukunftsfähige Gesellschaft muss als Grundrecht garantieren, dass ihre Bürgerinnen und Bürger die Existenz aus eigener Kraft sichern können. Für über 5 Millionen Menschen gilt dies in Deutschland heute nicht. Denn ein Grundprinzip der gegenwärtigen Gesellschaft lautet, dass Menschen sich rechnen müssen. Ich muss erst noch gar nicht weitermachen. Noch gar nicht drauf gehen, wollen Sie jetzt auf einmal, dass sich Menschen nicht mehr rechnen müssen. Es geht die Fortsetzung der Lüge, das Einzige, was der Mensch braucht, ist Arbeit. Jetzt behaupten Sie glatt, wer Arbeit hat, also Sie sagen ja, die 5 Millionen Arbeitslose, für die gilt das nicht. Wer Arbeit hat, ist in der Lage, seine Existenz aus eigener Kraft zu sichern. Das wäre ein Ding. Mein lieber Schieber, da können Sie mit allem, was nachher kommt, aufhören. Mit Ihrem soziale Grundrechte erneuern und garantieren. Können Sie alles aufhören. Dass das nicht stimmt, wissen die Figuren, die so daher schwadronieren, irgendwie selber. Weil es geht anschließend weiter mit, was der Mensch alles braucht. Ein Rentenversicherungssystem muss gerettet werden. Ein Krankenversicherungssystem muss gerettet werden. Eine Arbeitslosenversicherung soll irgendwie weiterzahlen und so weiter. Ihr müsst euch mal überlegen. Bitte, wenn ich zu schnell bin in der Frage, steigt ein, klären wir es genau. Das sind lauter Auskünfte, die besagen, dass auch für die Leute, die Arbeit haben, ihre Existenz aus eigener Kraft überhaupt nicht zu gewährleisten ist. Es muss einer nur mal krank werden, ist er ruiniert. Wenn nicht, und jetzt kommt das, was der Mensch alles dazu braucht außer Arbeit. Eine staatliche Organisation da ist, die über Verstaatlichung von Lohnanteilen das Überleben dann noch halbwegs hinkriegt. Wenn er gekündigt wird, ist mit dem bisschen Lohn sofort Sense. Der Mensch ist schlagartig innerhalb von 14 Tagen pleite, der kann seine Miete nicht mehr zahlen. Wenn er alt wird, trifft ihn das, was in der Politik heute so schön heißt, Altersarmut. Und zwar nicht, weil er nicht 40 Jahre lang gearbeitet hat, sondern weil er 40 Jahre lang gearbeitet hat. Also lauter Auskünfte, dass dieser Anfang an sich Lügen ist. Von wegen Arbeit und auch noch die Arbeit, die heutzutage die meisten Leute angeboten kriegen, würde den Leuten ermöglichen, aus eigener Kraft ihre Existenz hinzukriegen und zu sichern. Und ausgerechnet das machen sie auf mit dem Punkt, weil heute ein Grundprinzip der heutigen Gesellschaft lauten würde, dass Menschen sich rechnen müssen. Wer sich nicht rechnet, wird entlassen. Wir setzen dagegen, dass jeder Mensch ein Recht hat, ein menschenwürdiges Leben zu führen. Da ist die Würde schon wieder da. Jetzt denkt man, naja, jetzt wird es ja lustig. Was soll denn jetzt rauskommen? Der Grund ist, dass die Menschen sich rechnen müssen. Es ist natürlich insofern ein wenig gelogen, als der Witz nicht daran liegt, dass Menschen sich rechnen müssen, sondern dass die Menschen sich rechnen müssen, die arbeiten, die Lohn arbeiten. Ich denke mir, na gut, wenn Sie sagen, Menschen überhaupt, da können ja Lohnarbeiter auch dazu. Da soll der Witz nicht sein, dass die sich rechnen müssen. Was künden jetzt? Ja. Geht sofort weiter. Arbeitsplätze können nur gesichert. Arbeitslosigkeit kann nur dann zurückgedrängt werden, wenn in der Wirtschaft der Grundsatz beachtet wird, ohne Nachfrage kein Wachstum und keine neuen Arbeitsplätze. Jetzt aber hallo, was ist denn jetzt hier los? Wie können Leute an sowas Schönes, ist ja vorher dargestellt, Würdiges wie einen Arbeitsplatz kommen? Zwei Argumente. Erstens, es braucht ein Wirtschaftswachstum. Zweitens, damit das Wirtschaftswachstum geht, muss das, was das Kapital unter Benutzung der würdigen Menschen produziert und herstellt, verkauft werden. Das Versilbern von Waren, und das ist immer in Konkurrenz zu anderen Unternehmen, ist das Mittel, Wirtschaftswachstum zu produzieren, also Gewinne zu produzieren. Und das ist die Voraussetzung dafür, dass Unternehmen überhaupt den Menschen beschäftigen. Es geht, wenn ihr das gelesen habt oder noch vor euch habt, um unseren ersten Stichpunkt an der Stelle schon. Die. Sie lassen sich nicht größer darüber aus, aber dass man die Menschen, wenn es ihnen schlecht geht, nicht auch noch verachtet. Und weil eigentlich, wenn Arbeit gegen Würde verstoßen würde, dann wäre das ja im Widerspruch zum ersten Artikel des Grundgesetzes. Jetzt musst du mal selber überlegen, wie kann Arbeit gegen Würde verstoßen? Ja, ich meine ja nicht, dass Arbeit gegen Würde verstößt. Die meinen, dass gefälligst die Würde beim Arbeiten zu berücksichtigen ist. Dagegen habe ich gesagt, nichts leichter als das. Wenn man das zum Kriterium macht, ob der Mensch beim Arbeiten seine Würde behält, dann ist eins auf jeden Fall vollkommen belanglos, was er tun muss und was er dafür kriegt. Solchen moralischen Kategorien ist sehr geläufig, sie zu bebildern mit Arbeitsplätzen, mit Leuten, die auf diesen Arbeitsplätzen sind, wo man sich wundert manchmal, dass es das überhaupt noch gibt. Ganz beliebt sind Krankenschwestern, die 16-Stunden-Schichten schieben, die sich aufreiben, weil sie Menschen helfen, am Monatsende dafür 1200 Euro nach Haus tragen. Und sich dann noch gefallen lassen müssen, dass sie jetzt gesagt kriegen, und das sind mindestens 15% zu viel, und die Arbeitszeit wäre immer noch zu kurz. Da wird dann gleich gesagt, na, das sind Leute, die sind voller Würde. Wenn man den Leuten nichts sonst zubilligen will, das geht immer. Selbst Arbeitsplätze, wo man sich manchmal denkt, wie verträgten sich das mit, naja, so landläufigen Vorstellungen von Würde. Ich habe vor 14 Tagen einen Bericht sehen über die Hamburger Kanalarbeiter. Die kriegen inzwischen auch 20% weniger und haben eine 46-Stunden-Woche. Latschen 9 Stunden pro Tag in der Scheiße rum. Für ihre Würde hat der Fernsehbericht gesorgt. Der ist ihnen mit Kameras in die Scheiße hinterhergeklingelt und hat gesagt, wenn die nicht wären, da wäre ganz Hamburg hätte Verstopfung. Darauf will ich hinaus. Verstehst? Ich sage nicht, auf Würde kommt es an. Die sagen das. Und das ist die billigste Tour, die Leute zu verarschen. Wenn ich arbeiten gehe, will ich keine Würde, dann will ich Kohle. Und das für möglichst wenig Arbeit. Das ist natürlich Einstellungssache. Es gibt auch sicherlich Menschen, die aus Überzeugung Krankenschwester oder sonst irgendwie. Das mag ja sein. Die sind denen gerade recht. Ich habe doch nichts dagegen, wenn Krankenschwestern aus Überzeugung, weil sie meinen, sie müssten Menschen helfen. Ich bin immer froh, wenn ich mal alle brauche, so alle zu geraten. Der Hammer ist doch bloß, dass das ein Grund dafür ist, so jemand, wo du ja sagst, naja, kann man doch hochschätzen, dem gerade nichts zu geben. Weil sie es doch aus moralischer Überzeugung machen, naja, dann kann man beim Lohn doch kräftig sparen. Das ist doch eine Gemeinheit, oder? So rum sehe ich das. Also, zu unserem ersten Punkt. Kann man zwei Punkte drunter fassen. Im Anjüngerlager haben wir das Kaufkraftargument von denen. Das ist das, was sie hier ansprechen. Wachstum und Arbeitsplätze gehen nur, wenn das, was produziert wird, verkauft werden kann. Da kehrt ein zweiter Punkt, der kommt weiter hinten dazu, wir haben sie aus denselben Gründen aufgenommen. Da sind sie nämlich für steigende Löhne und Begrenzung bzw. Verkürzung der Arbeitszeit. Vorweg, erst einmal eins kann man bemerken. Was ist der Maßstab dafür, dass Sie sagen, ein bisschen mehr Geld bei den Leuten wäre nicht schlecht? Es ist nicht, hey, habt ihr mal nachgerechnet, ihr anderen Politiker, was ein Mensch heutzutage braucht zum halbwegs anständigen Leben? Habt ihr mal nachgerechnet, was euer Spruch von wegen Teilhabe am gesellschaftlichen Leben, was ALG II und so weiter immer sein soll, was das heißt? Sondern das Argument, dass man den Leuten doch bitteschön ein bisschen mehr geben sollte, das bisschen mehr bei ALG II heißt bei denen übrigens 420 Euro statt 380, grandios. Der Maßstab dafür ist nicht, was die Leute von haben, was die brauchen würden, sondern wird sofort ausgesprochen. Es ist günstig, wenn die Leute etwas mehr haben. Für was? Für Wachstum der Wirtschaft, fürs Verkaufen von Produkten, um Profit zu machen und dann letztendlich auch ein Stück weit fürs Beschäftigen von Leuten. Also selbst dort, wo sie auf die Idee kommen, die Leute sollten etwas mehr Geld haben. Nur vom Maßstab einer Funktion, die die Leute in dem Fall als Konsumenten haben sollen, für die Wirtschaft. Auf der einen Seite, und da kommen Sie später auch noch drauf, ich nehme es an der Stelle vielleicht mal vorweg, das ist dann in Punkt 2 oder 3 sogar. An der einen Stelle ist Ihnen so klar wie Kloßbrühe, dass der Mensch, wenn er zum Arbeiten geht, genau so behandelt wird, und da gibt es für Sie nichts dran zu zweifeln, wie Sie es hier ansprechen, er muss sich rechnen, dass alles, was die verdienen, für die Unternehmen ein Bestandteil ihres Kostpreises ist. Dass die Leute also Kosten sind, wo die Unternehmen in ihrer Konkurrenz alles unternehmen und von der Konkurrenz mehr oder weniger gezwungen sind, das machen sie sich ja wechselseitig auf, die Kosten so niedrig wie möglich zu halten. Auf der anderen Seite sagen sie, dieselben Menschen sollten doch dabei bitteschön so viel haben, dass das, was sie alles produzieren in ihrer Funktion als Kosten, in ihrer Funktion als Konsumenten, bitteschön dann aber gekauft werden kann. Da merkt er schon, hier beißt sich was. Jetzt kommen sie an anderer Stelle, wo sie sagen, oh, es gibt halt so arg viele Arbeitslose und die sind ganz schwer unterzubringen. Kommen sie drauf zu sagen, naja, wenn das Kapital nicht anders kann, als sie ganz billig zu bezahlen. Wieso nicht anders kann, ist auch wieder ganz lustig. Einfach so, es ist halt so. Dann muss der Staat eventuell was zuschießen. Dann kommen sie auf so Ideen wie, gehen wir doch gleich hin und zählen mal das zusammen, was es eh schon gibt. Die sind realistisch bis zum Verbiegen. Nehmen wir einen, der hat ALG II. Der hat noch 120 Stunden einen Eurojob. Dann legen wir doch auf den Lohn, den er zum Beispiel kriegt, als Beschäftigter in der Küche eines Krankenhauses. Die sind ja inzwischen nicht mehr staatlich organisiert, alles privatisiert. Da gibt es Leute, die arbeiten dort tariflich für 4,70 Euro in der Stunde. Und sagen sie, da zählen wir das doch alles zusammen, legen so viel auf den Lohn drauf, dass das bei rauskommt und hoppla hopp, schon sind die Leute gut bedient. Da unterschreiben sie an der Stelle, dass der Lohn nichts weiter an Kost ist, also so niedrig wie möglich zu sein hat. Und an der Stelle, wo sie drauf kommen, ah hoppla, wenn sie ihren Lohn ausgeben, erfüllen sie alle nützliche Funktionen für unsere Wirtschaft. Nämlich Realisierung des produzierten Mehrwerts, hätte der alte Marx genannt. Also das, was in der Produktion an Waren produziert ist, mit der Hoffnung auf Gewinn, muss schließlich verkauft werden, damit sich der Gewinn realisiert. Damit die Investitionen sich rentieren, damit die Wirtschaft wächst. Da soll der Lohn auch seine Funktion haben und dafür ist, wo auf der einen Seite Glatt zu hoch ist er, auf der anderen Seite eher zu niedrig. Ich habe es nicht verstanden, den staatlichen Lohnzuschuss. Wo wollen die dazu zahlen? Bei den absoluten Niedrigstlöhnen. Ungefähr dasselbe Programm, wie es in Ostländern. In Thüringen und in Sachsen-Anhalt haben sie es quasi jetzt schon aufs Programm gesetzt. Ist das Lohnzuschuss für Niedrigstlöhne? Das kommt auf 1200 Euro dann alles in allem. Also die sagen, wir nehmen das, was ein Hartz-IVler mit einem 1-Euro-Job am Ende des Monats so alles hat. Und wenn das Kapital glatt dort drunter bleibt im Bezahlen, dann muss man halt vom Staat was drauflegen. Ich möchte das Parteiprogramm da gerade mal verteidigen, weil es ist ja nur nicht nur die Aufgabe so eines Parteiprogramms, diejenigen zu überzeugen, die sowieso schon die Partei wählen würden oder Kommunisten sind oder links oder was auch immer, sondern eben auch welche, die anders denken. Und bei denen kommt so ein Argument mit dem, der Nachfrage, dass das wichtig ist, sicherlich gut an und vielleicht gibt es dann ein paar Prozent mehr in den Stimmen nach. Ich weiß nicht, wovon die dann überzeugt werden sollen. Das Interessante wäre doch, wovon. Das Parteiprogramm überzeugt sie nicht davon, wovon ich rede. Was Sache ist in dem System. Das Kapitalwachstum, Wirtschaftswachstum, Staats- und Standortinteressen. Das, was unser Staat in der Welt putzen will mit unserer gewachsenen Verantwortung seit 1991, dass die zwei Sachen sich beißen, dass dann notwendigerweise die Leute, die Menschen, die arbeiten gehen müssen, es pure Material dafür sind und dass von dem Standpunkt aus Verarmung eine Notwendigkeit ist. Davon überzeugt das Programm keine Sau, sondern vom Gegenteil. Aber wenn man das alles auf einmal will, dann ist es Revolution. Was heißt denn auf einmal? Das ist Reform. Moment, wo ist denn bloß ein Teil davon? Wenn die Leute mehr Geld kriegen, ist es für die Leute doch ein kleiner... Jetzt frage ich doch gerade, wie das gehen soll. Das steht doch drin, aber jetzt kommt doch gar nicht mehr Geld raus. Wenn ich auf der einen Seite unterschreibe, dass Lohn sehr wohl sich rechnen muss. Vorredens von Menschen müssen sich rechnen, wer Neoliberalismus, so heißt das übrigens ja bei denen. Dann schreiben sie, dass Leute sich rechnen, ist das einzige Argument, sich die zu beschäftigen. Und wenn beim Rechnen rauskommt, dass man ihnen so wenig bezahlt, dass noch nicht mal noch den jetzigen Sozialstaatsmaßnahmen von Agenda 2010 und Hartz IV das übertroffen wird, dann soll der Staat bitteschön was drauflegen. Jetzt möchte ich einmal wissen, wo mehr Geld rauskommt. Da kommt nirgendwo mehr Geld raus. Eine Aufforderung bei denen. Hallo Gewerkschaften. Und da sind massenweise Gewerkschafter drin und die halten sich auch noch für links. Hallo Gewerkschaften. Hört auf mit euren betrieblichen Bündnissen. Hört auf mit eurer Anpasserei an die Bedürfnisse der Unternehmen. Zeigt ihnen mal, dass Lohn ein Lebensmittel zu sein hat. Nirgends. Kommt nirgends vor. Noch nicht mal das. Wäre ja ein wenig komisch, weil sie wollen ja Wähler ansprechen. Und sie wollen Wähler ansprechen, die sich eingerichtet haben in den Notwendigkeiten. Und das eingerichtet haben in den Notwendigkeiten, gerade so wie CDU und SPD-Wähler, wird nirgends angegriffen. Sondern ihnen wird gesagt, euer Einrichten ist schon richtig. Bloß macht bei uns das Kreuz. Dann könnt ihr euch das besser für euch vorstellen. Aber nirgendwo kommt irgendetwas vor, wo irgendjemand ab bloß eine müde Mark mehr hätte. Übrigens, die Leute, die weniger gezahlt kriegen, als was sie unter zwei kriegen, den würde ich nicht den Tipp geben, die Linkspartei zu wählen, sondern den würde ich sagen, der ist einfach arbeitslos. Ja, das wollen sie dann auch nicht haben. Die Debatte hat es gegeben, Christiansen. Gysi und Lafontaine, war nur der Gysi in dem einen Fall. Setz dich glatt hin und sagt, na da sind wir alle dafür, für Sozialschmarotzer. Ist ihnen vorgeworfen worden, naja, so wie sie daherreden, könnten die Leute auch denken, sie müssten gar nicht arbeiten gehen, wenn sie nicht mehr verdienen als Alt 2. Dann würden die Linkspartei mit ihrem Populismus die Leute dazu anhalten, Sozialschmarotzer zu werden. Was sagt der gute Mann? Ich habe nicht mehr gewusst, ob es jetzt ein PDSler oder FDPler ist. Sein Geld mit Arbeit zu verdienen, ist immer noch würdevoller, als bloß rumzusitzen. Mehr Geld, Arbeit in Würde. Du wirst ja jetzt der Linkspartei vor, dass sie sich quasi eingerichtet hat in der Gesellschaft, in der wir sind, und dass sie auch sagt, dass sich Arbeit rechnen muss. Weil wenn sie das nicht machen würde, dann wäre es ja sehr schwierig für sie als Partei so zu überleben. Und ich weiß nicht, wie sie verboten werden oder jedenfalls keine 8% Mitglieder Sitze im Parlament bekommen. Ja, aber mein Gott, soll sie doch... Das ist ja eine reformerische und keine revolutionäre Partei, denke ich. Ja, reformerisch sind sie doch alle, ne? Die ja, Fortsetzung der Reformen hat keine einzige Partei gegeben, die nicht gesagt hat, die Reformen müssen fortgesetzt werden. Wie konnte man es besser machen? Das, was die vorhaben, sich zur Wahl stellen und sagen, das System ist fein für die Leute, kann man nicht besser machen. Um Wähler abzuholen, die sagen, ich will doch bitteschön weiter dran glauben, dass der Staat alles dafür tut, dass ich zurechtkomme, das kann man nicht besser machen. Aber als Linker habe ich gedacht, hätten wir ein wenig was anders vor. Nämlich die Leute aufzuklären. Leute, wie kommt ihr in dem System vor? Wie werdet ihr eigentlich behandelt als Manövriermasse von Staat und Kapital? Was ist denn eigentlich die Logik, die Notwendigkeit, die wirkliche, jetzt nicht die von der Politik erfundenen Sachzwänge? Weshalb es 5 Millionen Arbeitslose gibt? Weshalb ist es denn so, dass in der Politik ja auch keine Sau mehr dran glaubt, dass es Vollbeschäftigung jemals wieder geben wird? Ist da längst ad acta gelegt. Die reden doch bloß noch von mehr Arbeitsplätzen. Vollbeschäftigung wird da längst, wenn einer sowas sagt, der kriegt einen Vogel gezeigt. Was ist davon die Gesetzmäßigkeit, die Notwendigkeit? Was ist eigentlich los, wenn die Politik sagt, die Arbeit muss ständig billiger werden, die Verarmung der Leute muss weitergehen. Die müssen immer billiger werden, die müssen sich vergleichen, erst mit Tschechien, dann der Slowakei und dann mit China. Was ist davon eigentlich die Notwendigkeit? Wie funktioniert eigentlich der Kapitalismus und das System? Wollt ihr euch das wirklich weiter gefallen lassen und alle 4 Jahre euer Kreuzel machen? Das wird ich sorgen, wäre ein Auftrag für den Linken. Und da wir Linke in die Partei ein Stück weit Hoffnung setzen, will ich denen erzählen, die machen von dem, was ich jetzt gesagt habe, das genaue Gegenteil. Es ist die pure Apologie, die Linkspartei in ihrem Programm vertritt und die sie im Wahlkampf vertreten hat. Gut, das war jetzt eigentlich schon eine Zusammenfassung zu der Sache. Also, steigende Löhne waren wir und steigende Kaufkraft. Auch in dem Fall, und das habe ich ernst gemeint, nichts mehr Geld, sondern erinnert an eine Funktion, die das Geld auch in der Hand von armen Schluckern hat. Und daran festgehalten, na, wenn man die Funktion ansieht, dann wäre es ja nicht schlecht, wenn die mehr Geld ausgeben könnten. Der Unterschied zu VWLern, die in derselben Talkshow noch sitzen, Professor Sinn und ähnliche krumme Hunde, die sagen, die Leute müssten endlich mehr Geld ausgeben, das würden sie aber nicht, weil sie Angst haben. Der sagt nicht, weil sie keins haben. Der sagt, die Leute sind Angstsparer und lauter so einen Scheiß vertreten die. Die Leute müssten mehr Geld ausgeben, damit es mit der Wirtschaft aufwärts geht. Da erinnern die von der Linkspartei, erinnern an was? Nämlich, wie sollen sie denn mehr Geld ausgeben, wenn sie keins haben? Aber nicht, um weiterzumachen, und es ist in dem System notwendig, dass sie keins haben, sondern um weiterzumachen, und von dem Standpunkt des Professors hin, wäre es nicht schlecht, wenn sie mehr hätten. Immer wo sie auf die andere Seite kommen, wie kommen denn die Leute zu mehr Geld, gibt es 2 Argumente. Das erste ist, na, da ist alles von oben unterschrieben, rechnen müssen sich die Leute. Zweitens, wenn es vom Staat ausgeht, tragbar muss es sein für den Staat. Finanzierbar. Das sind dann die 2. Punkte. Dann sind sie Weltmeister in dem Kunststückchen vorzurechnen, dass der Staat sich hier ein bisschen mehr erlauben könnte. Nehmen wir jetzt einen vom Ankündiger einen Punkt an der Stelle mal noch vorn. Also, es ginge auch. Man könnte den Alk-2-Empfängern ein bisschen mehr Geld geben. Haben Sie groß gerechnet, was das kosten wird, wie es finanzierbar wäre? Rauskommen sind 420 Euro. 45 Euro mehr, als ich jetzt kriege. Dafür, dann kommt wieder ein großer Wert. Wenn man schon arm ist, dann gerecht. Das ist auch ein schöner Titel fürs Wählen. Dafür nehmen Sie den Reichen ein bisschen mehr weg. Also für Steuergerechtigkeit und den Reichen mehr wegnehmen. Ist aber was Lustiges für einen Linken. Ja gut, bei Linken war früher mal den Reichen was wegnehmen schon ein Thema. War aber früher schon so verkehrt wie heute. Wenn du nämlich hingehst und sagst, über die Steuer bei den Reichen finanziere ich was bei den Armen, bist du wieder bei einer Apologie, die sich gewaschen hat. Übrigens lauter alte Sozialstaatsideologien, die da gelobt werden von der Linkspartei. Es ist auch so ein Fehler. Heutzutage, wo jede andere Partei sagt, den Leuten geht es viel zu gut, ist bloß die alte Sozialstaatsschose benennen schon ein Riesenhammer. Da fängt sich die Linkspartei so Kritiken ein wie ewig gestrige und lauter so ein Zeug. Aber bloß in dem Vergleich, wo die Politik aufmacht, es wird lauter Grausamkeiten geben, ist ein Verweis darauf, naja, es hat doch mal eine soziale Marktwirtschaft gegeben, jammer, jammer, es ging doch mal. Wahnsinnig links. Der Sache noch ist das mit den Reichen auch die pure Apologie. Überleg mal logisch, wie das funktioniert. Was willst du denn bei den Reichen abholen? Drucken die ihr Geld selber oder wie? Die Voraussetzung bei denen, was abzuholen, ist also, dass Leute, die sich rechnen, in unserem vorherigen Sinn, die sie nämlich beschäftigen, weil sie sich rechnen, dafür sorgen, dass bei reichen Leuten der Reichtum wächst. Und je mehr bei denen wächst, desto mehr kann man auch ein wenig abholen. Jetzt sagen die anderen Parteien, bei denen darf man gar nicht so viel abholen, weil jede müde Mark, die die verdienen, ist ja nicht dasselbe wie beim sogenannten kleinen Mann. Der kleine Mann mit seinen paar Gründen, die er verdient, konnte sowieso nicht mehr machen, als möglichst billig einkaufen und am Ende vom Geld ist meistens noch ziemlich viel Monat übrig. Bei den Reichen, bei den sogenannten Gutverdienern, ist es so, dass die in der Regel ihr Geld gar nicht verfressen, Klammer auf, können. Die haben so viel Kohle, dass sie es beim Aldi nie im Leben ausgeben können. Dann ist aber das Geld sofort was ganz anderes. Wenn es welche in der Masse haben, ist das Geld gar nicht mehr zur Konsumtion bestimmt, zum Verputzen. Dann ist das Geld doch glatt, zumindest potenziell, Investitionskapital. Dann kann deren Geld doch dazu beitragen, dass investiert wird, dass Wirtschaftswachstum angekurbelt wird, dass sie Aktien kaufen von großen Unternehmen, die damit investieren können, um, ja, jetzt sagen die, Arbeitsplätze zu schaffen. Das ist nämlich auch so eine Dauerlüge in der Politik. Investitionen schaffen Arbeitsplätze. Dass das nicht wahr ist, kann jeder aus der Zeitung am laufenden Meter entnehmen. Kaum haben sie wieder ordentlich investiert bei Daimler, sagen sie, gigantische Überkapazitäten. Ja, warum denn? Weil Investitionen heute in der Regel bloß nur Investitionen in Rationalisierungen sind. Bezahlte Arbeit ersetzen durch Maschinerie, um damit billiger zu produzieren wie die Konkurrenz. Das ist investieren. Und da ist der Staat dafür, dass das massenhaft passiert. Und ob da Arbeitsplätze entstehen oder vernichtet werden, ist erstmal scheißegal. Hauptsache, der Standort setzt sich durch gegen den Rest der Welt. Deutschland kann wirtschaftlich den anderen wieder zeigen, wo der Battle den Most holt. Hätte jetzt der hessische Ministerpräsident gesagt. Will so viel heißen. Schließlich sind wir dort drüber Exportweltmeister geworden. Der deutschen Wirtschaft geht so schlecht, dass keiner in aller Welt so viel verkaufen kann wie die. Und das soll gefälligst so bleiben und sich noch ausweiten. Also, zu meinem Ausgangspunkt. Bei den Reichen etwas mehr holen. Unterstellt allemal, dass der Staat dafür sorgt, dass seine Wirtschaft so läuft, wie sie läuft. Nämlich, dass die armen Schlucker die Reichen immer reicher machen und dann bleibt bei denen einmal was ein bisschen zum Abholen übrig. Die SPD hat es in ihrem Wahlkampf Reichensteuer genannt. Das war oberhalb von 250.000 Euro 3%. Da kriege ich das Grinsen. Da wissen die ganz genau, ab diesen Summen verputzt der Mensch sein Geld nicht mehr, sondern schaut dazu, dass die Geldvermehrung der einzige Zweck dieses Geldes ist, was er da hat. Was er verputzt, fällt damit locker ab. Aber dann ist es doch besser, davon 3% zu nehmen, als gar nichts, oder? Wofür ist es denn besser? Für die armen Leute, die sonst nur ein Butterbrot haben, jetzt haben sie ein Butterbrot und eine Scheibe Käse drauf. Ja, das ist fein. Da sage ich, in einem System, wo man da froh sein muss, da ist was anderes angesagt als Kreuzel machen. Ja. Jetzt kommt einer und sagt, Marktwirtschaft, da ist eine grandiose Einrichtung, um alle Menschen zu versorgen. Aber das würde ich sagen, sind nicht die Aufgabe von der Partei, sondern vielleicht die Aufgabe von einer außerparlamentarischen Opposition, das dann mal so Jetzt sag nicht nicht. Jetzt gibst du mir ja recht, ich bin jetzt die außerparlamentarische Opposition. Ja, aber als außerparlamentarische Opposition greifst du die Linkspartei an, weil sie so argumentiert, wie sie argumentiert. Ja, und wenn ich außerparlamentarische Opposition bin und das mache, was ich jetzt mache, nämlich, Leute, überlegt euch mal, wo ihr lebt. Da kriegt man erzählt, hey, ich bin ein feiner Max, ich Politiker. Ich nehme den Reichen oberhalb 250.000 Euro 3% extra. Und dann sorge ich dafür, dass du zweimal in der Woche auf dein Scheibchen trockenes Alk-2-Brot eine Scheible Wurst kriegst. Bin ich nicht ein feiner Max? Dann sage ich, wenn jemand das System so vorstellt, da muss, wenn ein Mensch halbwegs tickst, einfallen, wegputzen, kann nie im Leben was für die Leute taugen. Dann fällt mir aber ein, dann muss ich die Apologeten von dem System, die sagen, das ist eine Feissache für die Leute, auch wegputzen und die muss ich aufs Korn nehmen, weil die sagen den Leuten, hey, ihr müsst euch arrangieren, mehr ist für euch nicht drin. Also muss ich an die Linkspartei wegputzen. So einfach ist es. Wer hat uns verraten, Sozialdemokraten? Ja. Wieso denn verraten? Da muss ich da erst mal beim Verraten, ne? Gut, machen wir den Punkt. Alter Fehler in der Linken, wer hat uns verraten? Auf die Idee komme ich bei der Linkspartei nicht. Weil ich brauche mir doch bloß angucken, was die von sich geben. Da komme ich nie auf die Idee, dass die irgendwas mit meinen Zielen, mit meiner Kritik und der Gesellschaft zu tun hat. Die ist, sobald sie aufgetreten ist, das blanke Gegenteil davon gewesen, den Leuten zu sagen, das System taugt nichts, das gehört gekippt. Da kann ich doch nicht behaupten, die hätten mich dann irgendwann verraten. Verraten komme ich doch bloß einer, der hergeht und sagt, pass auf Junge, wir machen das zusammen. Und dann sagt er, tut mir leid, ich habe ein besseres Angebot gekriegt, tritt in den Arsch vorbei. Auf die Idee käme ich bei der Linkspartei nicht. Wie können die mich verraten? Da kann ich ja sagen, die Merkel hat mich verraten. Das ist ein alter Fehler bei den Linken gewesen, die auch mal gedacht haben, die SPD, obwohl sie damals nicht so apologetisch war, um die vorletzte Jahrhundertwende, nicht so apologetisch war wie die Basque, haben die sehr viel überlesen bei dem, was schon 1890 die SPD war. Und auf Verraten sind sie dann gekommen, wie sie dem Ersten Weltkrieg zugestimmt haben. Zum Verraten. Kleiner, weil du die Linkspartei verteidigen musst. Weißt du, was das Argument bei der SPD damals war, dem Weltkrieg zuzustimmen? Dass sie dann vom Kaiser als Partei anerkannt werden. Dass dann endlich auch der Prolet ein anerkannter Bürger im Staat ist. Und das hat der Wilhelm gemacht, das war nämlich das Versprechen für die Zustimmung, und hat sofort gesagt, nachdem die SPD dann eine anerkannte Partei war, jetzt kennt er auch gleich schon keine Parteien mehr, sondern bloß noch Deutsche. Und das haben sie dann davon gehabt. Für die SPD war es gut damals, staatstragende Partei und bis heute eine Stütze unseres Staates. Für die Arbeiter war sie ziemliche Scheiße. Wieso sind nicht die Arbeitsbedingungen sehr viel verbessert worden seit 1880, zum Beispiel durch die SPD? Ja, was willst du denn jetzt? Wenn es gewesen wäre, dann würden wir schon alle in der guten Gesellschaft heute leben. Also. Behaupte ich nicht, es hätte schon ein paar gebraucht, die das System kippen. Ich sage bloß, dazu hat die SPD zumindest seit 18, Paar 70, nicht gehört. Es war bloß eine Replik auf dein, wer hat uns verraten? Dass die an mir irgendwas verraten hat, kann wirklich nicht sein. Es gibt Leute, die vielleicht später mal sagen werden, die haben uns verraten. Das sind die, da will ich vorbeugen, die jetzt sagen, na Gott sei Dank gibt es jetzt wieder eine linke Partei. Die können vielleicht mal auf die Idee kommen und zwar spätestens dann, wenn sie mitmachen, obwohl das sie sich alles schon angucken könnten. Die bräuchten doch bloß nach Berlin gucken, wo die PDS in der Regierung ist. Dass sie dann halt Kapitalismus und Marktwirtschaft macht mit ihren Notwendigkeiten und sonst gar nichts. Steht ja auch im Parteienhaus. Ja, aber bitteschön, was ist denn jetzt? Warum willst du denn verteidigen? Nein, ich verstehe noch nicht. Ich habe das Gefühl, du hast den Anspruch an die Linkspartei, eine kommunistische Partei. Habe ich nicht. Ich sage, was sie ist. Ich sage einfach, was sie ist und was sie macht und wie ihre Argumente aussehen. Und das sind Argumente, die gelten nicht bloß für die Linkspartei, die gelten für das Kapital überhaupt. Zu den anderen Parteien habe ich es vor der Wahl schon alles gesagt, wie die ihren Wahlkampf gemacht haben. Jetzt habe ich die Linkspartei mir nochmal vorgenommen, weil ich mir gedacht habe, da gibt es halt welche, die Interesse dran haben, weil die nennen sich ja links. Also gucken wir uns an, was die zu der Herrschaft von Staat und Kapital sagen, was sie auszusetzen haben und was sie den Leuten versprechen, was sie machen würden. Immerhin sagen sie doch, sie wären furchtbar alternativ. Und es gibt Leute, die das glauben. Das Problem ist ja auch, dass man als linke Kritiker ganz oft gesagt bekommt, dann wählt die Linkspartei. Also, falls du im Augenblick irgendeine Kritik an irgendeiner kapitalistischen Alltäglichkeit anbringst, wird gesagt, ja, das ist ein Problem, das kannst du alles in Einklang bringen mit dem Wahlsystem. Wollen wir die Wahl kritisieren, wählt die Linkspartei oder PDS oder was auch immer. Und das lassen die vielleicht manche Linke sogar einleuchten und wählen dann wirklich den Kram. Ich glaube, der Punkt ist ja nur zu zeigen, dass halt eben tatsächlich linke Vorstellungen, also linke Kritiken am kapitalistischen und demokratischen System nicht mehr entdecken, was die Linkspartei vorhat. Also dass man sich als Linke nicht einleuchten soll, dass es irgendwas mit zu tun hat, was man da eigentlich sich so vertritt und überlegt hat. Das finde ich nicht. Also zum Beispiel, wenn die Leute eben ein bisschen mehr Geld kriegen, ist es zwar immer noch nicht genug und es sollte natürlich mehr Geld sein, aber wenn man eben versucht, irgendwie sich in der Politik einer Gesellschaft zu beteiligen, einer parlamentarischen Demokratie, dann ist ein Weg eben sein Kreuzchen zu machen, und dann würde ich mein Kreuzchen immer noch da machen, wo eben das kleinere Übel steht. Also das ist natürlich alles nicht perfekt und ideal, das ist ja klar, und das stimmt, glaube ich, stellt keiner in Frage. Na, jetzt sagt er ja eben, dass da eben der Unterschied nicht so da ist. Sondern es ist aber sinnvoll, ist zu sagen, ich mache kein Kreuzchen, ich ziehe mich dem Ganzen. Aber den Unterschied zwischen CDU und Linkspartei sehe ich schon noch ganz gewaltig, auf jeden Fall. Da würde ich nicht sagen, dass da kein Unterschied ist. Ich rede doch die ganze Zeit von den Unterschieden, worauf die gehen. Die Unterschiede liegen jedenfalls nicht darin, dass die CDU für Wirtschaftswachstum und florierende Standorte Deutschland ist und die Linkspartei nicht. Das stimmt, aber der Weg dahin ist ja unterschiedlich. Die Mittel, die sie ergreifen. Nein, die sind auch nicht unterschiedlich. Warum nicht? Die CDU das referiere ich doch die ganze Zeit. Statt Arbeitslosigkeit Arbeit finanzieren. Weg mit Hartz IV. Was kommt jetzt? Wir fordern, dass Langzeitarbeitslose das Geld, das sie als Alt-II plus Kosten der Unterkunft und als Zuverdienst aus 1-Euro-Jobs in der Tasche haben, als Nettolohn, also im Arbeitnehmerstatus, mit Arbeitsvertrag ausgezahlt bekommen. Das ist übrigens die Würde. An der Stelle hast du die Würde. Der muss auf kein Amt, der bleibt so arm, wie er ist, und kriegt die Würde des Arbeiters. Der ganze Scheiß als Arbeitsvertrag. Und von wegen ganz anders. Wo war es jetzt? Arbeit soll sich für Beschäftigte wie für Unternehmer lohnen. Das ist ja ganz klasse. Noch auf die Steuerpolitik ein, die Linkspartei hatte? Habe ich doch gerade. Komme ich aber nochmal drauf zurück. Also, und die Arbeit der Betroffenen soll für sie selbst und für die Unternehmen lohnend werden. Nicht durch Kürzung der Nettolöhne, sondern durch gezielte Lohnnebenkosten oder Lohnkostenzuschüsse der öffentlichen Hand. Also, das Kunststück versprechen Sie hinzukriegen, dass der Gegensatz, über den ich die ganze Zeit geredet habe, Arbeitnehmer sind Kosten, müssen sich rechnen. Also wenn ich die Einleitung von dem Programm nehme, sind Arbeiter keine Menschen. Weil bei denen dürfen Sie sich ja rechnen. Also für die Unternehmer lohnend sein, was Sie hier ansprechen, sollen sie sein, heißt, die müssen sich rechnen. Unterschreiben Sie, werben Sie vorher dazu, das wäre der Grundsatz des Neoliberalismus und deswegen würde alles Mögliche nicht mehr funktionieren. Also, da müssen Sie sich rechnen. Und wenn das Rechnen bei den Unternehmen so aussieht, dass die Leute noch weniger kriegen, als das, was der Staat in seiner Großherzigkeit als Existenzminimum dieses Armutsniveau festgelegt hat, nur soll der Staat halt ein wenig was drauflegen. Das ist da einmal in der Woche Würstel zum trockenen Brot. Die Steuerpolitik, mache ich sie gleich hinterher, ist der Weg, wie sie den Realismus von ihrem Zeug beweisen wollen, dass nämlich das Stückel Wurst auf dem Brot, was es da geben soll, bezahlbar ist. Als erstes fällt mir ein, wenn du dir das Problem schon machst, was hast du denn dann mit den Leuten am Hut? Wenn du dir das Problem machst, ob ein bisschen weniger Elend überhaupt in der Gesellschaft finanzierbar ist, dann hast du auf der einen Seite eine Mitteilung über die Gesellschaft gemacht, da werde ich nicht mehr brauchen, um zu sagen, wegputzen. Die sagen, na, wenn wir nachweisen, dass das geht, ist doch fein hier. Und das ist die Steuerpolitik, die darauf geht, man kann erstens den Reichen etwas mehr abnehmen und die zweitens, darauf spielst du wahrscheinlich an, dass man die Steuer perspektivisch umstellen sollte auf eine Wertschöpfungsabgabe. Meinst du das? Nö. Sondern? Ich weiß nicht. Was meinst du mit Wertschöpfungsabgabe? Die meinen das. Das Wort stellen Sie einfach in den Raum. Jetzt hätte ich gerne einen von der was gehabt, die mir sagt, was sie meint. Was wollen Sie denn besteuern? Nicht den Lohn oder die Maschinen oder was? Eben, nicht den Lohn. Gehe ich mal auf den Punkt. Wie kommen Sie drauf, es ist ein Problem mit dem Lohn? Wenn Sie sagen, man soll es den Reichen abnehmen, dann kann man doch dem Lohn ein bisschen weniger abnehmen. Da kommen Sie selber drauf, dass das nicht geht. Wenn man den Reichen so viel wegnimmt, dass man den Armen nichts mehr wegnehmen muss, dann fehlt glatt Investivkapital. Dann fehlt glatt das, was die Wirtschaft nötig hat, immer wieder fresh money, investieren von Leuten mit viel Kohle, damit das Wirtschaftswachstum geht und Standort Deutschland dem Rest der Welt zeigt, was die Harke ist. Da muss man also doch woanders das Geld abholen, als bloß bei den Reichen. Wenn man aber sagt, naja, Xaver Löhner, dem geht schon dreckig genug, da bleibt sowieso nichts übrig, da kann man eigentlich schon gar nichts mehr abholen, muss man andere Quelle aufmachen. Dazu sagen die PDSler oder die Waskler, Wertschöpfungsabgabe. Ist lustig, was soll es sein, dass sie gar nicht wissen, was Wert ist. Möchte ich mal wissen, wie sie eine Wertschöpfung feststellen. Wenn Sie ehrlich werden und in den Kreisen, ich kenne ein paar Leute, die da mitdiskutiert haben, über dieses Problem geht man ganz einfach hinweg. Das hätte der Staat schon längst gelöst. Und die Lösung heißt Mehrwertsteuer. Die heißt ja schon mehr Wert. Also mehr Wert abschöpfen, Wertschöpfungsabgabe. Das ist die PDS-Perspektive. Die Mehrwertsteuer zur Haupteinkunftsquelle des Staates zu machen, die denen natürlich nie sagen, wir sind für Mehrwertsteuererhöhung. Treffen tun sich solche Figuren übrigens, kurz als Randbemerkung, mit etwas, was jetzt so langsam blüht, nachdem sich die Politik verabschiedet hat von dem Thema, jemals könnte es Vollbeschäftigung geben, gibt es ein Netzwerk und Arbeitsgruppen, bedingungsloses Grundeinkommen oder inzwischen, Mods Homepage dazu, Freiheit statt Vollbeschäftigung. Die machen genauso Theorien auf. Der Staat muss bloß genug Mehrwertsteuer nehmen, dann kann er so viel Geld einnehmen, dass er allen Menschen ein Grundeinkommen zahlen darf und nur wer mehr braucht, geht arbeiten. Und das wäre sausozial, weil es ist sowieso klar, dass millionenfach für die Leute gar keine Jobs mehr existieren. Ist aber derselbe Punkt wie bei der Reichensteuer. Wo soll es dann herkommen? Die normalen Leute, die gegen Lohn schaffen gehen müssen, für die müsste das, was sie an Mehrwertsteuer mehr bezahlen, Bestandteil ihres Lohns sein. Da gibt es sogar bei den Grundeinkommensheimen, die sagen, da muss man halt unter Umständen die Mehrwertsteuer auf 50% setzen. Naja, dann kostet jedes Einkaufen kostet ungefähr ein Drittel mehr wie jetzt. Dann müssen die Leute aber ordentlich Kohle haben, um das zu machen. Und es muss genug umgesetzt werden. Und zwar mit Gewinn, weil das ist allemal unterstellt. Dieselben Leute, die so viel Mehrwertsteuer bezahlen sollen, müssen sich gleichzeitig für die Unternehmen rechnen. Auch hier beißt sich die Katz in den Schwanz. Aber bloß am Rand. Das ist das, wo Wertschöpfungsabgabe auch bei der WASG drauf hinausläuft. Das ist dann auch ein ganz einfaches Steuerprogramm, furchtbar gut machbar. Man kann die Finanzämter fast ganz sparen und muss keiner mehr eine Einkommensteuerveranlagung machen, weil über die Mehrwertsteuer alles blecht. Die muss bloß hoch genug sein. Fällt manchem ein, weil inzwischen ist sowieso die Mehrwertsteuer eine Haupteinnahmequelle des Staates. Also, immer wieder derselbe Punkt. Sie stellen vor, Sie wüssten, wie man es bloß etwas anders machen müsste, als es die neoliberale Politik vorgibt. Und schon müssten die Gegensätze im Kapitalismus gar nicht sein. Und gleichzeitig sprechen Sie sie am laufenden Meter an, wo Sie nämlich drauf kommen, der zweite Teil Ihrer Überschrift. Soziale Rechte erhalten und stärken. Da sprechen Sie am laufenden Meter an, dass der Kapitalismus Armut und Elend massenhaft hervorbringt und der Staat dann gefälligst dafür zuständig ist, dass das die Leute auch noch überleben. Und da kommen schöne Blüten raus. Mehr Geld. Jetzt kriegen Sie spitz, dass permanent an der Rentenversicherung rumgemacht wird. Warum? Wegen den Lohnnebenkosten. Was sagen Sie, Rentensystem erhalten? Jetzt kommen Sie drauf, Rentensystem erhalten heißt, dass jeder von seiner Erwerbsbiografie, wie das so schön heißt, abhängig ist in seiner Rentenzahlung. Dass es also zunehmend Altersarmut gibt, weil Erwerbsbiografien heutzutage überhaupt nicht mehr lückenlos sind, sondern die haben riesige Löcher, weil Leute massenweise langzeitarbeitslos und so weiter sind, ihre Jobs dauernd wieder unterbrochen sind und dazu immer schlechter verdienen. Und die Beiträge zum Rentensystem sollen stabil gehalten werden, weil sonst werden ja die Kosten für das arme Kapital wieder so hoch. Jetzt kommen Sie auf die Idee, sagen, da muss der Staat unterstützen. Da müssen halt Zuschüsse ans Rentensystem gezahlt werden, was übrigens heute schon der Fall ist. Und kommen sofort wieder drauf zu rechnen und dann den Leuten vorzurechnen. Dann wird es wieder Hanebüchen. Da kommt es glatt drauf, dass Sie ganz groß kotzert sind, schon wieder mit dem Stückel Wurst. Eine garantierte Rente von 780 Euro. Da ist bei Miete und alles drin. Und wenn Sie das sagen und sagen, das wäre die Sicherung des Rentensystems, soll das keine Altersarmut sein? Das ist eine Partei, die sagt, wir garantieren euch Altersarmut. Und sagt, meinst du mir links? Dann kommt das Nächste. Da fällt Ihnen ein, wenn das Kapital so weitermacht, wie Sie es machen, dann ist unser Programm mit Lohnzuschüssen ein teurer Spaß für den Staat. Es gibt ja inzwischen Tarifeinkommen, wo man eigentlich nicht mehr weiß, warum Leute hingehen zu dieser Arbeit. Vielmehr, man weiß es schnell, das kritisiert man dann aber wieder an der anderen Stelle. Zu Hartz IV, ALG II, sagen Sie, von wegen fordern und fördern. Das heißt ja bloß noch fördern, fordern statt fördern. Und wissen ganz genau, dass dieser sogenannte zweite Arbeitsmarkt die Leute zum Arbeiten scheucht, für Hungerlöhne, für die ein halbwegs tickender Mensch nicht hingehen wird. Agitiert wird im Fernsehen immer, unterschreiben diese Arschgeigen auch. Jetzt muss ich mal frech werden denen gegenüber. Deutsche wollen keine Spargel stechen, wollen keine Gurken glauben für 1,75 in der Stunde. Dann muss man doch Polen nehmen. Lustiger, jetzt im Herbst haben sie in Polen eine Bestimmung durchgesetzt, dass ihre Polen, die hier bei den Bauern im Einsatz sind, gefälligst Sozialabgaben für Polen abführen müssen. Jetzt kostet glatt der Pole, der hier auf dem Gurkenwagen liegt, 10 Stunden mit dem Bauch nur unten und Gurken rausklaubt oder sich 10 Stunden Rücken krumm macht beim Spargelstechen, nicht mehr 1,75, sondern 2,85. Was ist das Resultat? Da kann man keine Polen nehmen. Jetzt holen sie die aus der Slowakei und aus der Ukraine. Und dann kommt der nächste CDUler und sagt, da müssen wir was tun, dass das Deutsche übernehmen. Und kommen auf dasselbe wie die WASG. Dann muss halt die Bundesanstalt für Arbeit auf 1,75 2 Euro drauflegen, dann sind die auch nicht teurer als die Polen. Dann kann der Bauer auch Deutsche nehmen. Und da fällt dem Bauer glatt ein, dass die Armutsnot hierzulande noch nicht so grenzenlos durchgesetzt ist wie dort. Und dass er dann Leute auf seinem Acker hat, die aus Zwang dort sind und nicht eben Lust haben, so schnell und so viel wie möglich zu arbeiten. Da werden die Leute mit beschimpft. Ich sage nicht, die werden ja total mit dem Klammerbeutel gepudert, wenn die dann auch noch aus Spaß die Scheiße machen würden. Also wenn mich das Arbeitsamt verpflichten wird, 8 Stunden am Tag Spargel zu stechen für 2 Euro die Stunde, na mehr als ein Körbel am Tag, den die nicht rausbringen. Ich mache mir doch dafür nicht mein Kreuz kaputt, bin doch nicht blöd. Da ist mir die Würde dann wirklich scheißegal. Aber da soll der Mensch wieder Würde beweisen. Na, wenn er schon auf den Acker muss, dann so viel Spargel wie möglich raus pro Stunde. Sehr würdevoll. Ich hab's da eher mit meinem Kreuz. Also, so viel an dem Punkt. Von wegen Arbeit für Unternehmer und für die Leute lohnen und der Staat soll das deichseln. Keine müde Mark kommt für die Leute mehr raus, sondern lauter Sachen, die im Vergleich zu dem, wo die anderen sagen, Grausamkeiten, sich vielleicht ein bisschen besser anhören, wenn man nicht genau hinschaut. Aber 780 Euro Rente, muss sich einer vorstellen, wenn er seine Bude bezahlt hat, kann er sich im Winter wie in Berlin auch noch dutzendmals überlegen, ob er Heiz oder Schappi ist. Und als nächstes fällt Ihnen ein, das war der Punkt, wo ich auf die Bauern kommen will. Also es gibt Löhne in der Republik schon, dazu gehört die Landwirtschaft. Der unterste Tariflohn für die Landwirtschaft, da gibt es ja auch Tarife, gehört zur Bergbauchemie, ist lustig, ist, wenn ich recht weiß, 3,75 Euro. Und da fällt Ihnen glatt ein, Leute, die einen Job haben und für dieses Geld arbeiten müssen, die können nicht von dem Geld leben. Die tauchen glatt beim Staat jetzt schon auf und brauchen alle möglichen Sachen zum Überleben. Vom Wohngeld über was der Geier was noch alles kommt. Die aufzupäppeln mit Lohnzuschüssen, und selbst wenn die Löhne jetzt noch weiter sinken, wird es noch verschärft. Die aufzupäppeln zu einem Lohn, wo dann die Armutsgrenze quasi überschritten ist, dass man halbwegs überleben kann. Mann, wird das ein teurer Spaß für den Staat. Vor allem, weil dann dem Kapital die Möglichkeiten eröffnet sind, den Lohn zu drücken, bis was der Geier wohin. Zum Schluss gehen Ostdeutsche rüber nach Polen zum Schaffen. Dann wird es für den Staat zu teuer, also kommen sie auf die Idee, hoppla, dann muss man vielleicht doch das Kapital dazu zwingen, einen Mindestlohn zu zahlen. Dass die Debatte in der Gewerkschaft auch gibt, haben sie es aufgenommen, sie sind für einen Mindestlohn. Unter den Voraussetzungen, dass einer einen Fulltime-Job hat, dass ein Tarifjob ist und so weiter. Und sagen, der Mindestlohn sollte dann etwa 1400 Euro betragen. Auf die 1400 Euro, wie sind denn da drauf gekommen? Ganz einfach, die gibt es in England. Es gibt in fast allen europäischen Staaten Mindestlöhne. Und die sind alle in dieser Größenordnung. Und da sind es draufgekommen, dass wenn die sogenannten Neoliberalen, also die anderen Politiker, antanzen und sagen, das ist der Untergang der Nation, dass sie dann sagen können, ansonsten sagt er immer, England wäre ein Vorbild. Maggie Thatcher hat es schon vor 20 Jahren eingeführt und wir dappeln hinterher. Bitteschön, wenn er schon England als Vorbild sagt, dann gehört er zu seinem Mindestlohn. In England gibt es den, schon ziemlich lange, in Frankreich gibt es den, da heißt der SMIC, in Italien gibt es ihn, in Spanien gibt es ihn und so weiter. Also Mindestlohn. Da muss das Kapital gezwungen werden, mindestens so viel zu bezahlen, wenn es ein Fulltime-Job ist, tariflich geregelt und so fort. Da muss ich sagen, schon wieder, was versprecht ihr hier? Von dem Mindestlohn bleibt den Leuten 1200, wenn es hochkommt, in der Tasche. Und das für 40 bis, was der Geier will, heute die Arbeitszeiten gehen, schuften. Das an Arbeitsplätzen, die hochrentabel sind, so hochrentabel, dass wenn man die Ärzte fragt, die Leute ankommen, die sind kaputt von Stress im Kreuz und so weiter. Sich kaputt machen für die paar Kohlen, das versprechen sie, das kriegen sie hin und das regeln sie. Da frage ich mich, wo bleibt hier links? Wieder dieselbe Frage, die ich immer stelle. In einem System, wo Politiker versprechen, hey, wenn ich dran komme, sie sagen ja nicht immer, dass sie es machen, dann bemühe ich mich, das Kapital wenigstens dazu zu zwingen, eine aushaltbare Armut für die Leute zu machen, die es voll beschäftigt. Wenn ich das den Leuten verspreche, das ist ja wieder eine Auskunft über das System, wo eigentlich jeder, der jetzt bin ich ja gar nicht mal mit Kommunismus oder sowas unterwegs, der halbwegs ein bisschen auf dem Trip ist, hey, es soll doch vielleicht darauf ankommen, wie es den Leuten geht, dass denen ein bisschen besser geht. Dass so jemand sagen muss, nee. Das Versprechen ist eine Gemeinheit und sonst gar nichts. Und jetzt zurück, weil du mich immer so fragst, was denn sonst oder du? Das ist eine Partei, die antritt in einer Gesellschaft. So fangen die übrigens selber an. Und da merkt man, was für Wahnsinn das Ding ist. Fünf Millionen Arbeitslose, trotz Ausbildungspakt zehntausende fehlende Lehrstellen, Millionen Menschen in ungesicherten Arbeitsverhältnissen, eine nach wie vor bestehende Kluft zwischen Ost- und Westdeutschland, das ist die Politik von SPD und Grünen. Die gesellschaftlichen Verhältnisse sind absurd. Steigende Dividenden gehen einher mit Massenentlassungen und Steuergeschenken an die Vertreter des großen Kapitals. Die Senkung des Spitzensteuersatzes der Einkommensteuer geht einher mit zunehmender Verschuldung der öffentlichen Haushalte und Massenarbeitslosigkeit. Steigende Produktivität der Beschäftigten ermöglicht kürzere Arbeitszeiten und steigende Einkommen. Doch tatsächlich erleben wir Arbeitszeitverlängerungen, Lohn- und Rentenkürzungen. Die Krankenversicherten werden mit Praxisgebühren, Zuzahlungen und Sonderbeiträgen für Zahnersatz, Krankengeld usw. belastet. Die Arbeitgeberbeiträge werden einseitig gesenkt und damit die ohnehin steigenden Gewinne wirtschaftsstarker Unternehmen subventioniert. Furchtbar kritisch. Nichts davon ernst genommen. Das eine Wort, was da drin steht, das sind Verhältnisse, die sind absurd. Wenn man es nimmt, was die da schreiben, wie es ist, kann man nur sagen, sehr wohl. Dieses System ist absurd. Es ist ein wenig für einen halbwegs tickenden Mensch verrückt. Es trifft nämlich genau zu, was sie sagen. Es ist ein wachsender gesellschaftlicher Reichtum bisher nie dagewesenen Ausmaßes. Reichtum, der aber bloß einer ist, wenn man ihn nicht in seiner Geldgestalt betrachtet, sondern in der Gestalt, was gibt es an Produktivkräften? Welche Mittel stehen eigentlich der Menschheit zur Verfügung heutzutage in einem entwickelten Land? Und es wäre kein Kunststück, das im anderen Land auch zu machen. Die paar Stunden Mehrarbeit, die ich auf mir nehme, das auch woanders zu installieren. Was könnte man mit dieser Produktivität, mit dem gesellschaftlichen Reichtum in puncto Produktionsmittel für Gesellschaft auf die Beine stellen, wo jeder ziemlich saus- und brausmäßig leben könnte, mit einem Minimum an Arbeit? Das ist das, wo die sagen, hochentwickelt produktiv. Da könnte eine Gesellschaft mit ein paar Stunden Arbeit in der Woche locker leben und sich allerhand erlauben an Philosophieren, Freizeitspaß, Klavierspielen und sonstige unanständige Sachen. Keiner müsste sich kaputt schaffen und den Leuten ging es ziemlich gut. In der Gesellschaft, wo dieser Reichtum nur als in Geld gemessen erzählt, blamiert sich das alles an seiner Funktion für die Geldvermehrung. Nur das, was zu Geld zu machen ist, wird überhaupt produziert. Und nur wenn es zu Geld zu machen ist, gilt es als Reichtum. Und damit es zu Geld zu machen ist, müssen die, die den Reichtum produzieren, die arbeiten, immer weniger kriegen und immer länger dafür arbeiten. Anstatt mehr Freiheit, mehr Freizeit, weil die Produktivität so gewaltig ist, ist es mehr Stress in der Arbeit, schneller arbeiten. Arbeitsintensivierung heißt es beim alten Marx und übrigens auch heute bei den Kapitalisten. Intensiver arbeiten und länger arbeiten und für immer weniger Geld. Für eine Existenz, die absolut unsicher ist, denn kaum will sie auch nicht mehr beschäftigen, weil er schon wieder rationalisiert hat, die Produktivität noch ein Stück weit verbessert hat, schmeißt er schon wieder eine ganze Portion Leute raus. Also, ein Reichtum, der im Geldmaßstab gemessen sich ständig blamiert an diesem Geldvermehrungszweck und auf der anderen Seite deshalb notwendigerweise eine Armut der Leute produziert, die inzwischen so ziemlich jedem auffällt, aber besprochen wird bloß als, es geht halt nicht anders. Marktwirtschaft gilt als das einzig vernünftige System. In dem Sinn ist deren Befund, es ist absurd, wirklich wahr. Bloß deren Befund lautet nicht, wie ich ihn gesagt habe. Deren Befund geht ganz anders. Absurd ist für die nämlich was anderes. Gar nicht das Verhältnis der Leute zu diesem Reichtum und umgekehrt, wie der Reichtum die Leute benutzt, sondern das Verhältnis von Staat und kapitalistischem Reichtum. Nach dem Befund müssten sie eigentlich schreiben, also bitteschön, jetzt setzen wir uns zusammen und überlegen, wie wir das beseitigen, wie wir das System stürzen und ein Gescheites aufmachen. Sondern, ja, wenn das so ist, dass bei steigendem Reichtum die Leute immer weniger davon haben, dann ist das Wichtigste, dass wenigstens der Staat in der Lage ist, diese Armutsentwicklung zu steuern. Dann ist das Schlimme nicht die Armut der Leute, sondern die Lage der Haushalte. Dann ist das Schlimme, dass der Neoliberalismus den Staat in die Krise führt. Dann ist das Schlimme, dass der Staat unter Verdacht gerät, seine Aufgaben gar nicht mehr zu erfüllen. Und jetzt kommen die Lösungsmöglichkeiten. Da muss der Staat mehr Geld haben. Wofür? Um die Armutsverwaltung richtig zu organisieren. Und dazu sage ich, nein, danke. Da hat er viel zu organisieren. Er ist nämlich unterstellt, dass die Armut ständig zunimmt. Ständige steigende Aufgaben und auf der anderen Seite deswegen die Armut notwendigerweise auch in ihrer Verwaltung die Leute immer elender zurücklässt. Und wenn sich einer links nennt, sage ich, bitteschön, dann soll er in dem wirklichen Sinn halt ein bisschen radikal werden und das heißt an die Wurzel gehen. Da soll er noch den Gründen fragen, warum das alles notwendig ist und nicht der Kreuzel bei dem Wahlverein machen, der das, was den Leuten schon alles zugemutet wird, für nichts anderes missbraucht, als für seine Beteiligung an der Macht. Und was anders sind übrigens Gysi und Lafontaine nicht. Sie machen, mit dem sich zur Wahl stellen, nichts anders als die anderen Partei. Leute, in der Gesellschaft gibt es massenweise Gründe zum Unzufriedensein. Und das ist bloß für eins gut. Fürs Wählen und damit für die Zustimmung für die Politik so weitermachen wie bisher. Das ist der Grund, warum ich an diesem Verein nichts finde. Und das wollte ich argumentativ nochmal darstellen. Und das heißt nicht, als Linker geht man ausgerechnet gegen die Linken vor, als Linker geht man gegen alle vor, die so apologetisch dem Kapitalismus gegenüberstehen. Da gehören die halt dazu. Hab nicht ich erfunden, das machen die, steht alles hier drin. Jetzt mache ich an der Stelle mal Schluss. Jetzt kann jeder schimpfen, wie ich die so verreisen kann. Oder nachfragen, ob ich richtig liege. Oder auch Zusatzargumente oder Einwände. Woher stammt die Analyse, dass die Leute immer weniger haben von dem wachsenden Reichtum in der Gesellschaft? Was ich gerade vorgelesen habe, war das Programm von der WASG. Ja, nee, aber das wurde ja so als Fakt hingestellt, dass die Leute immer weniger haben von gesellschaftlichem Reichtum. Wo kommen die Zahlen dafür her, für so eine Aussage? Da brauche ich keine Zahlen. Ich habe auch keine genannt. Aber das ist du ja brauchst ja nur anschauen, was passiert. Übrigens, die Zahlen sind ganz einfach, kannst du ja so rumnehmen. Nimm einfach, was die Wirtschaftsweisen am laufenden Meter verkünden. Nämlich, es gibt zwar Wachstum, aber die Schwelle, wo es beschäftigungswirksam wird, wird noch lange nicht überschritten. Was ist denn das für eine solche Auskunft? Das ist die Auskunft, die Steigerung der Produktivität, so wie das Wirtschaftswachstum gemacht wird. Rationalisierung als Konkurrenzmittel. Ständig weniger bezahlte Arbeit anwenden, dafür billigere Maschinerie. Billiger immer im Vergleich zu dem, was die Arbeit kosten würde. Führt dazu, dass immer weniger der Investition, also des Kapitalbestandteils, an Lohn gezahlt wird. Also immer weniger Arbeitsplätze existieren. Die Wirtschaftsweisen haben es als so ein komisches Verhältniszahl, die ist auch nicht konstant. Aber die sagen, Pi mal Daumen kann man immer sagen, unter 1,5% gibt es überhaupt keine neuen Arbeitsplätze. Im Gegenteil. Darunter werden sie abgebaut. Und das ist eine Logik des kapitalistischen Systems, dass ständig weniger Lohn in den Produkten steckt, also weniger Lohn an die Leute gezahlt wird, als das, was als Kapital umgesetzt wird und Profite abwirft. Weil die Gesetzmäßigkeit des Kapitalismus, die kannst du richtig studieren. Jedes Mal, wenn ein Betrieb sagt, wir müssen Leute ausschmeißen, wir haben Überkapazitäten, ist das der Fall? VW, guckt das an. Wir bauen heutzutage mit einem Zehntel der Mannschaft fünfmal so viele Autos. Was ist das anders als das, was die, die den Reichtum schaffen, davon haben, immer weniger wird? Der Verweis, auch von so wie als Gelern, von den Gewerkschaftern, wenn ich mit denen debattiere, die sagen immer, aber es ist doch früher mal gegangen, muss ich einen anderen Satz dazu sagen. Das ist saubeliebt. Bis Ende der 80er Jahre hat doch die Marktwirtschaft funktioniert. Die Reichen sind zwar viel reicher geworden, aber ein bisschen was haben die Arbeiter doch auch davon abgekriegt. Die Löhne sind doch ein wenig gestiegen. Und dann kommt, da ist ihnen noch nicht mal zu blöd, dass sie sagen, und immerhin haben sie heute einen Kühlschrank und ein Auto. Was das ist im Vergleich zu dem, was hier an Reichtum produziert wird, was für Produktivitätsmöglichkeiten existieren, fällt ihnen auch nicht ein. Aber das ist doch mal gegangen. Sozialstaat konnte finanziert werden. Es gab Vollbeschäftigung. Fragen Sie sich nicht, wo kommt denn das her? Die Gesetzmäßigkeit war damals schon genau dieselbe. Auch rationalisieren. Ständig Ersatz von bezahlter Arbeit durch Maschinerie. Bloß damals konnten sie es noch, auch mit Unterstützung des Ost-West-Gegensatzes, will ich mich jetzt nicht erstmal groß drüber auslassen, konnten sie noch das, was Verarmung war, abwälzen nach außen. Da war noch eine Weltwirtschaft aufzubauen. Da gab es die allerersten Anfänge bloß mit IWF, damals noch GATT, was heute WTO heißt. Globalisierung ist damals echt eingeleitet worden. Da gab es eine ganze Welt kapitalistisch zu erschließen. Da gab es also trotz Rationalisierung einen ständig wachsenden Bedarf auf der Welt von Kapital und auch Gütern, die auf der Welt zu verscherbeln waren. Die Wirkung des Wirtschaftswachstums, mal nicht bloß auf die einzelne Nation betrachtet, war aber damals auch nicht viel anders als heute. Bloß hat das Elend nicht hier stattgefunden, sondern in dem, was man dann studieren konnte. Ab Ende der 70er, Mitte der 80er. Krisen in Lateinamerika, Massenarbeitslosigkeit dort, Elend auf der ganzen Welt, das nur so kracht. Jetzt, wo sie die ganze Welt unter sich haben, wo sie nicht gegen irgendeinen einen Latino-Fernsehapparatebauer konkurrieren, sondern wo die Kapitale sich auf der Welt alles selber treffen. Jetzt trifft sie es auch zu Hause, notwendigerweise. Weil wenn heutzutage einer seinen Schrott nach Indonesien exportiert, dann ist dort der Abnehmer auch schon einer von hier. Und der in Indonesien ein Auto baut, ist nicht mit irgendeiner unkenntlichen Schriftfirma, sondern ist GM. Und wenn Toyota nach Südafrika geht, trifft es auf Toyota und so weiter. Die haben die ganze Welt unter sich. Sie treffen überall auf sich. Es gibt nur noch den Kampf um die Marktanteile und die muss man einem anderen wegnehmen. Da gibt es nichts mehr, was erst neu zu Kapital zu machen ist. Und jetzt trifft das, was damals auf der Welt angerichtet wurde, wo sie jetzt ziemlich mit fertig sind. Es wäre das nächste Mal unser Thema übrigens. Der ganze Kontinent ist in Arsch geritten auf gut Deutsch. Failing States hausen die, da funktioniert noch nicht mal das Staatswesen, so sind die ruiniert. Wo das alles fertig ist, treffen sie ständig auf sich selber. Und die Rationalisierung hat kein Ausweichventil mehr, man schluckt einen anderen. Also wird die eigene Welt zur dritten. Bloß gibt es da einen Staat, der sehr potent ist und sagt, das muss aber so halbwegs geregelt werden, damit es nicht so aussieht wie in Indien. Dabei die Verhungerten wegschleppen, das ist auch nichts Gescheites. Und die Polizei ist hierzulande auch nicht billig. Das ist der Witz, es ging mal. Da wird auch nicht gefragt, was da ging. Eine Massenverelendung auf der ganzen Welt inszeniert, die sich gewaschen hat. Das, die Gesetzmäßigkeit des Kapitals, die ist zugange und trifft da hier jetzt so richtig merklich für die Leute zu. Früher haben sie Brosamen abgekriegt von dem Kapitalwachstum. Immer in dem schönen Sinn. Na, ihr habt doch einen Fernseher und ein Auto, wollt ihr euch beschweren? Und dazu sagen, es ging doch mal und eine Gesetzmäßigkeit der Marktwirtschaft wäre, dass zwar die Reichen schon sehr reich werden, aber die Armen doch nicht ärmer. Vorbei. War nie ein Gesetz des Kapitals, war eine außergewöhnliche Situation dieser Republik, die nach dem Zweiten Weltkrieg, wegen dem Kalten Krieg und wegen ihrem Frontstaatsdasein gegen die Russen, auf dem Weltmarkt teilnehmen dürfte als Verlierernation, wie es sonst eine Nation gar nicht dürfte, wo die Amis die ganze Welt geöffnet haben, wo sich keiner wehren dürfte gegen deutsche Exporte und so weiter, weil es ein wichtiger Staat war. Ja, das war die Ausnahmesituation. Gut getan hat es den Leuten, die schaffen mussten, an 1960 nicht. Aber glauben wollten sie es auch damals. Marktwirtschaft ist halt immer noch besser als DDR. Damals haben sie immer gesagt, geh doch rüber. Wenn das kommunistische System denn dann das einzig Richtige ist. Was ist denn das? Jetzt frage ich dich mal, was ist denn das? Wie du das erreichen möchtest. Na, was die DDR war, will ich überhaupt nicht erreichen. Das hat also mit kommunistischem System nichts zu tun. Also so geht es schon mal nicht. Es geht also nicht von oben verordnet. Also geht es nur von unten, von der Basis, wenn alle mitmachen. Aber was? Extrem was denn? Oder? Mitmachen dabei zunächst mal die Produktionsgüter zu verstaaten. Nee, du redest immer vom kommunistischen System und von oben oder von unten. Ja, jetzt möchte ich bloß wissen, ob du weißt, worüber du redest. Du redest nie von dem, was du haben willst, sondern nur von dem, was du nicht haben willst. Und das ja, und? Ja, und? Ja, da fehlt mir was. Das finde ich nicht. Warum denn? Also, ich konnte ja schon wenn man, jetzt. Wenn man immer nur kritisiert und nicht sagt, was man selber haben möchte, dann lehne ich es ab. Also, zwei Sachen. Erstens ist aus dem, was ich kritisiere, ziemlich leicht zu entnehmen, was ich haben will. Das habe ich mit wenig Arbeit, Saus und Braus, Klavierspielen und sonstigen Unanständigkeiten gekennzeichnet. Benenne es bitte. Was denn noch? Willst du noch ein bisschen mehr haben? Philosophieren, Tennis spielen? Benenne dieses Gesellschaftssystem, in dem du eigentlich das machen möchtest. Ja, jetzt nennst du von mir aus Kommunismus und? Was weißt du denn jetzt? Ja, jetzt weiß ich will dich auf Folgendes hinweisen. Aus der Kritik, die ich an der Gesellschaft habe, kann man ziemlich leicht entnehmen, was ich meine, was man anders machen könnte. Wenn mich einer nach einem System fragt, dann sage ich, Junge, du bist komisch. Entweder du siehst ein, dass das nichts taugt, also gibst meiner Kritik ein Stück weit recht. Dann frag mich bitte nicht, was hättest du denn für ein System im Angebot? Dann hast du meine Kritik nämlich nicht verstanden. Nee, dann habe ich sie nicht verstanden. Dann erklär mal. Ja, das liegt daran, dass die Leute immer bloß den Übern sagen, was habt ihr denn mit uns vor? Jetzt behandelst du mich, als ob ich einer von diesen Figuren in Berlin wäre. Nein. Und der Wähler fragt, was habt ihr denn jetzt wieder vor? Kriegt er eine stabile Regierung hin, die uns immer sagt, wo es lang geht? Nein, ich behandle dich wie einen Menschen den anderen. Du kannst mich ja auch fragen, was ich vorhabe. Ja, es hilft mir gar nicht viel. Ich frage dich, was du vorhast. Pass auf, ich frage dich, was du vorhast, wenn du sagst, was dir nicht passt. Was ich vorhabe, ist einfach. Also, es ist bei den Produktivkräften überhaupt kein Kunststück, dass die Leute sich darüber verständigen, wie das, was die Gesellschaft braucht, an Gebrauchswerten, nicht an Geld. Nämlich an das, wo ich so immer so flapsig dahin sage, ein bisschen Saus, Braus, Klavier spielen und philosophieren. Das ist ja nicht mal was Anständiges. Wie das zu organisieren wäre, mit einem Minimum an Aufwand, das wäre in der Gesellschaft überhaupt keine Kunst. Technisch zu realisieren, auch keine Kunst. Da muss ich noch nicht mal was Neues erfinden. Ich denke an sowas, wenn VW in seinem Konzern produziert. Weißt du, was die da machen? Planwirtschaft. Radikal durchorganisierte Planwirtschaft. Und zwar in Reform, das würde ich nie machen. Aber was alles geht, kann man da dran sehen. Da werden Teile in 136 Staaten, glaube ich, inzwischen, auf der ganzen Welt produziert. Je nachdem, was gerade ist. Irgendwelche Bastmatten, die wo drunter kommen, sogar noch in Afrika. Und es wird so organisiert, dass die dann irgendwann, just in time, in Wolfsburg, in Prag, in Zwitter, ist ja wurscht, wo sie ihre Produktionsstandorte haben, ankommen. Ja, von Mexiko wird geliefert, nach Mexiko wird geliefert. Jetzt haben die alles in ihrem Computer, eine perfekte Planwirtschaft. Und zwar genau nach dem Muster, was wird denn gebraucht? Da gehen nämlich Bestellungen ein. In allen Fabriken auf der ganzen Welt gehen Bestellungen ein. Und da wird intern eine grandiose Planwirtschaft veranstaltet. Funktioniert wie eine Eins. Wenn einer hergeht und sagt, Mensch, das wäre eine saubere Methode und nicht schwierig, in einer Gesellschaft mit wenig Arbeit ein gutes Auskommen für alle zu produzieren, sagt jeder, du bist ja Kaka, weiß doch jeder, dass Planwirtschaft nicht geht. Da sage ich, das ist den VWLern auf den Leim gegangen, das ist das Verbot, darüber nachzudenken, wie man das Zurechtkommen der Leute ein wenig vorteilhafter für die Leute und besser für die Leute organisieren könnte, als es die scheiß Marktwirtschaft anrichtet. Wie man das genau macht, muss ich dir nichts erzählen, wenn du die Kritik richtig findest und meinst, das gehört weggeputzt und sowas ähnliches anstelle her. Dann bist doch du noch ein Subjekt von dem Organisieren. Leute, die bloß was von oben bestellen, putzen auch von unten nichts weg. Ja, ich teile diese Kritik und ich sehe ein, dass ich dann genauso ein Subjekt des Organisierens bin wie du oder jeder andere, aber ich glaube eben, dass es auch sehr schwierig sein wird, das zu verwirklichen. Und dass man, wenn man das glaubt oder weiß, mein Gott, schwierig wird es schon sein. Ob es da nicht vielleicht besser wäre, eben doch den reformerischen Weg zu gehen und den Leuten ein gutes Leben oder ja. Und nein, wenn du sagst 780 Euro, also teilst du die Kritik doch nicht. Das ist eine Frechheit und es ist viel zu wenig. Okay, teilst du die Kritik doch nicht. Was glaubst du, was die Leute sagen, die 500 Euro kriegen? Und ja klar, das ist die schöne Alternative. Ja. Du kannst sagen, na, ich bin eine arme Maus. Jetzt gucke ich nicht an, was in der Gesellschaft möglich wäre, sondern, kennt jemand eine ärmere Maus? Ach so, na, dann geht's mir gut. Also, die Politik spricht sehr aus und die Wirtschaftswissenschaften übrigens auch. Die Löhne müssen sich vergleichen mit. Das ist nichts anderes als die Aussage. Der Maßstab ist nicht eure Bedürfnisse, wie es euch geht, was ihr haben könntet in einer Gesellschaft, in der so grandioser Reichtum existiert. Sondern der Maßstab ist, wo gibt es einen ärmeren Schlucker? Zum Schluss musst du froh sein und dein System dafür loben, dass es dich nicht verhungern lässt. Leute, auf diesen Maßstab festnageln, nenne ich gemein. Weil das Resultat ist nämlich, dass noch nicht mal das rauskommt, nicht verhungern. Das kann man zwar hier noch, sage ich jetzt, nicht studieren. Aber angerichtet hat es des Kapitalismus auf der Welt schon massenhaft. Da wird nämlich millionenfach verhungert. Und dann sage ich nicht, nur das ist doch besser als, ob Gottes Willen, da müsste ich ja was kippen. bitteschön, wo sind wir denn? An Weihnachten rennen sie wieder all durch die Welt und sammeln für die Sterbenden. Und dann sagst du, naja, immer noch besser, als man müsste das System stürzen. Ich weiß nicht. Also alles, was man machen kann, ist Leute überzeugen. Wählen gehen ist nicht, sondern nur Leute überzeugen. Na, wählen, ich will noch was zum Wählen gehen. Habe ich zwar am letzten Teaching gemacht. Wählen gehen ist für sich für scheißegal wie nur was. Da hängt nichts davon ab. Bloß Leute, die wählen gehen, bringen dabei was zum Ausdruck, wie sie sich selber stellen zu dem, was, ja, nennen wir es mal, gesellschaftliche Realität ist. Das sind nämlich Leute, die bekennen sich dazu, Untertanen zu sein. 4 Jahre lang immer als Objekt der ganzen Scheiße durch die Welt zu latschen, sich anzupassen an das, was von Staat und Kapital ihnen aufgemacht wird, das Zurechtkommen damit als ihre eigene Leistung sich dann vielleicht noch zu gut zu schreiben, aber sich in dem Elend, was ihnen aufgemacht wird, einzurichten, so gut es eben geht. Und sich dann alle 4 Jahre mal aufzuschwingen, als ob sie ein Subjekt von der Chose wären, weil nämlich die in der Stelle der Politiker mal sagt, jetzt mache ich mich von euch abhängig. Nicht in der Form, wie es wirklich ist. Das ist nämlich übrigens der Witz, wie was zu kippen ist. Abhängig von den Leuten sind sie. Weil die kassieren ja bloß den Reichtum schaffen, tun die Leute, die von denen als Material behandelt werden. Ohne dass die Proleten den Reichtum schaffen für wenig Geld, viel Stress und wenig Freizeit. Würde Deutschland nicht dastehen wie nur eins, könnten sie nicht eine UNO-Debatte loszetteln, dass sie in den Sicherheitsrat müssen und sagen, wie hat der Struck neulich gesagt? Zur Feier, 50 Jahre Bundeswehr oder was das war. Es ist eine Armee im Einsatz. Zurzeit sind wir in Afghanistan, am Horn von Afrika, in Bosnien und noch irgendwo. Das wird in Zukunft noch zunehmen und mehr Staaten betreffen und wahrscheinlich welche, da wissen wir heute den Namen noch gar nicht. Das ist es, wo die Politik sagt, dafür brauchen wir das Material, da müssen sie alle funktionieren wie nur eins. Da müssen sie für einen Apfel und ein Ei so lange schaffen gehen, wie das Kapital will. Da sind sie praktisch davon abhängig. Deswegen wollen sie in der Wahl Figuren, die diese Abhängigkeit nur in eins übersetzen. In, jetzt wählen wir aus, wer uns die Scheiße einbrocken darf. Die Politiker machen sich in dem einzigen Sinn von denen abhängig. Obwohl sie es praktisch sind, vom Mitmachen der ganzen Figuren sind sie abhängig. In dem Sinn, dass sie sagen, so, ihr entscheidet, wer den Scheiß weitermachen darf. Merkel oder Schröder, Frau Schröder oder Herr Merkel. Und das ist für die Sache, was die Leute auszubaden haben, ziemlich scheißegal, wenn sie da angekreuzelt haben. Darum haben wir erstens das Bild allein gemacht in die Zeitung, das ist nämlich der Herr Schreckel. Und zweitens kann man es ja sehen, jetzt machen sie ihre große Koalition. Was der Wähler zum Ausdruck bringt, ist, dass er sich so zur Politik und seine Benutztwerden stellt, dass er außer dem einen Mal, wo er als fingiertes Subjekt auftritt und nichts anderes als ein Kreuzel macht, ansonsten der brauchbare Untertan dieser Herrschaft bleiben will. Und das ist der Fehler und nicht das Kreuzelmachen selber. Das kommt beim Kreuzelmachen nur zum Ausdruck. Und da will ich die Leute ein wenig dagegen aufhetzen. Weil wenn da ein großer Teil nicht mehr mitmacht, dann können sie hier Afghanistan und auch sonst noch was, wo sie heute den Namen noch nicht wissen, ziemlich an den Hut stecken. Ein bisschen friedensfördernd ist sowas übrigens deswegen auch noch. Ich glaube nicht, dass es nicht wählen als solcher Ausdruck und sich nicht dem System beugen gesehen wird. Unterschied machen würde, wenn viele Leute nicht zur Wahl gehen. Die USA gehen auch das nicht würde keinen machen. Leute zur Wahl, das macht keinen Unterschied. Aber wenn sie sagen würden, wenn es sich nicht lohnt, gehe ich in eure scheiß Fabrik nicht mehr neu. Das würde einen erheblichen Unterschied machen. Eben. Das Wählen, ach Gott, da hängt nichts davon ab. Von der Haltung, die sie beim Wählen spazieren tragen und diese dann die 4 Jahre praktizieren, davon hängt alles ab. Wenn sie die nicht machen würden, wenn sie sich ein bisschen anders dazu stellen, ich lasse mir sowas nicht mehr gefallen, da wäre was anders gebacken. Leider sind sie Wähler. Und Wähler sage ich jetzt wegen dieser Untertanenhaltung. Und darum hocke ich hier und agitiere. Sollen sie bleiben lassen. Es tut ihnen nämlich nicht gut. Es schadet ihnen, dass nur so scheppert. Darf ich dich fragen, ob du organisiert bist? Warum? Verein oder Partei. Pass auf, das ist ganz einfach. Wenn man sowas macht, braucht man immer ein bisschen Organisation. Weil sonst klappt sowas wie heute Abend nicht. Da brauchst du Leute, die einen Zettel unter die Menschheit bringen, dass eine Veranstaltung stattfindet. Dann brauchst du jemanden, der zum Wirt geht und sagt, ey, ist euer Laden frei. Dann brauchst du einen Wirt, der sagt, ihr dürft rein und so weiter. Ein bisschen organisiert muss man sowas machen, sonst funktioniert was nicht. Also, in dem Sinn, natürlich bin ich organisiert. Wahrscheinlich sogar mehrfach. Ich glaube, du trittst ja hier auch wie sowas wie einen gleichberechtigten Hedonismus für alle sozusagen. Voll Teufel, du hast das mit dem Unanständigen zu wörtlich genommen. Klavierspielen und sowas, so dieses, dass jeder sich irgendwie glücklich fühlt in der Gesellschaft. So, ja, Nö. Er soll das Material dafür haben, dass er wirklich gut zurechtkommt. Das glücklich fühlen, ja, mein Gott. Das glücklich fühlen kriegt ihr Beispiel mit der Krankenschwester auch hin. Es gibt Leute, die fühlen sich in aller Armut glücklich. Das ist Natur des Einrichtens. Der Sache noch bleibt ein großer Teil mit der heutigen Produktivität, wäre es leicht zu organisieren, dass ein großer Teil der Zeit für die Leute übrig bleibt, zu machen, was sie wollen. Ja. Der Punkt, der mich daran immer so ein bisschen kratzt, ist der, dass ich nicht unbedingt den Kapitalismus, den Neoliberalismus und in der Form dann den Hedonismus als das Problem ansehe, sondern den dahinter stehenden Egoismus des Individuums sozusagen. Also mir fehlt da immer so ein bisschen der Altruismus, so, also dass man Ja, du bist mir vielleicht lustig. Ja, also was habe ich jetzt die ganze Zeit erzählt? Pass auf, es latschen in der Gesellschaft laufen lauter Leute rum. In der Gesellschaft laufen lauter Leute rum, wo jeder dem anderen den Vorwurf macht, der wäre Egoist. Haben tun die meisten davon gar nichts. Die können nämlich ihren Egoismus gar nicht aufmachen. Egoismus, da wo er stattfindet, hast du gar nicht so. Wo die Unternehmen Leute beschäftigen, damit ihr Gewinn wächst, wo sie ihr Interesse damit gegen die anderen gültig machen. Heißt das nicht Egoisten, sondern Arbeitgeber. Ganz altruistische Menschen, die den anderen was geben. Die anderen sind die Egoisten, die nehmen nämlich was, Arbeit. Und jetzt werden die Arbeit nehmen, denen jedes Mittel für das, was du Egoismus nennst, genommen ist, die allenfalls eine Wohnung mieten und schon wieder bezahlen müssen. Denen wird vorgeworfen, wo bleibt der Altruismus? Praktisch sind 90% der Menschheit altruistisch, das nur so kracht. Manche bilden sich noch was drauf ein und sagen, das macht furchtbar glücklich. Das war ihr Beispiel mit der Krankenschwester. Ich weiß zwar selber am Ende des Monats nicht mehr, wo ich das Geld für einen frischen Kaffee hernehmen soll, aber ich bin ein guter Mensch. Ich helfe nämlich armen Kranken, denen es noch schlechter geht wie mir. Ich formuliere es nochmal einen Tucken anders irgendwie so. Also die Kritik richtet sich ja jetzt von mir aus gesehen nicht gegen den Kapitalismus oder gegen den Hedonismus, so, wenn ich es so nennen darf, sondern gegen den dahinterstehenden, wie ich es doch schon mal gesagt habe, Egoismus, dass sich im Prinzip dann im System selbst nichts ändert. So. Dass wenn man dann den Hedonismus vertritt, genauso egoistisch drauf ist halt wie den Kapitalismus. Na und? Und? Halt, was wäre denn dort dran schlimm? Was wäre denn dort dran schlimm? Aber du wolltest doch den Systembruch, so die Revolution. Pass auf, wenn mit der Produktivität, die heutzutage möglich ist, mit wenigen Stunden Arbeit pro Woche, alles das zu produzieren ist, was der Egoist so gern hätte. Vom DVD-Player über den Rekorder, über was da ist ja genug Scheiß dabei, den die Leute dann auch bleiben lassen würden. Na und, dann soll es doch egoistisch sein. Quatsch. Wieso denn das? Der Kapitalismus ist doch nicht Egoismus. Ich habe es deswegen gerade gesagt. Der Kapitalismus, im Kapitalismus sind 90% der Menschen brutal altruistisch. Ihre Interessen sind das Letzte, die sie zur Geltung bringen. Da sind wir wirklich unterschiedlicher Meinung. Also ich sehe überhaupt keinen Altruismus. Also ich nicht so. Die Menschen. Da gib mir doch mal ein Bier aus, damit er altruistisch sein kann. Also richtig, ja, das willst du jetzt auch wieder nicht, aber von mir Altruismus verlangen. Radikaler Altruismus, der sozusagen nicht in der Kausalität sozusagen des Gutfühls steht, sondern eher in der Kausalität, eigentlich in gar keiner Kausalität, Ja, warum willst du jetzt altruistisch sein, wenn nicht damit du dich gut fühlst? Das ist halt das Problem, dass du mit der Rationalität da gar nicht groß rankommst. Naja, dann können wir es auch lassen. Wenn wir mit der Rationalität nicht weiterkommen, wird die Debatte ein wenig uferlos. Nein, es sagt doch keiner, dass die Rationalität das A und O ist, nach dem man sich richten muss. Da auch noch Intuition beispielsweise. Oh, ja. Ich wollte was sagen zu dem Egoismus. Du sagst ja, der Egoismus ist eigentlich in unserer Gesellschaft, oder er ist in jeder einzelnen Gesellschaft so. Egoismus. Und ich würde sagen, kannst du ein bisschen lauter reden? Ich würde sagen, dass der Egoismus, und ich meine jetzt Egoismus in materieller Hinsicht, also dass man zum Beispiel dem anderen was glaubt oder sowas, zum Beispiel ist ja deswegen so verpönt, weil es hier automatisch so ist, dass wenn man dem einen was wegnimmt, was dem einen nützt, schadet dem anderen. Wenn du den Arbeitsplatz da hast, dann kriegt der andere nicht. Wenn der das Unternehmen, wenn VW Gewinn macht, dann macht Chrysler keinen Gewinn, was weiß ich. Und so ist es, wenn Deutschland mehr Export hat, hat Irland mehr Import, was weiß ich. Immer das eine schadet dem anderen. Wenn man was planmäßig organisieren würde, wenn genug für alle da wäre, dann kannst du nicht sagen, du hast mir den Fernseher weggenommen oder was, weil es sind genug Fernseher für alle, da kannst du dich auch annehmen. Und ganz wichtig. Und materieller Egoismus gar nicht verwerflich ist, wenn ich das haben will, also wenn ich sage, ich habe ein Bedürfnis und dann, wenn es möglich ist, die Sachen zu produzieren, dann wieso soll ich sie nicht produzieren und es für mich haben, ist doch okay. Also sehe ich nichts Negatives dran. Ich will mal was dazu sagen, das ist ganz wichtig, was du sagst. Also du hast eigentlich erklärt, was Egoismus ist. Ich will bloß noch was anhängen, damit es klar wird. Du sagst, in der Gesellschaft sind die Interessen als gegensätzliche gesetzt per Gewalt. Der Nutzen des Ahnen ist so organisiert, dass er ziemlich sicher auf Kosten von jemand anders geht. Lauter Gegensätze institutionalisiert. Egoismus ist jetzt, diese organisierten Gegensätze übersetzen in den Charakter derer, die sie mitmachen müssen. Mitmachen müssen ist ja deine Auskunft, das ist richtig. Und jetzt wird das in deren Wollen dem anderen schaden, damit es mir nützt, als deren Wollen, als deren Absicht übersetzt. Das ist der ganze Witz am Egoismus. Das ist der ganze Fehler an der Theorie. Deswegen kommst du mit Rationalität auch nicht weiter. Die Rationalität an der Sache ist die, die er gesagt hat. Eine Gesellschaft, die Interessen als gegensätzliche organisiert, die muss auf so einen Scheiß kommen wie Egoismus und Altruismus. Da ist Altruismus notwendig für manche Leute, damit sie überhaupt noch halbwegs zurechtkommen. Da ist sowas notwendig, wenn der Staat sagt, für Krankenpflege, Altenpflege gibt es zwar Kohle. Da ist die Oma darauf angewiesen, dass es jemand gibt, der sagt, naja, jetzt gucke ich mal nicht so auf meine Interessen, weil was ist denn mit der Oma sonst? Das sind aber notwendige Übergänge aus dem System, was die Leute in Gegensätze zwingt, in Interessenskonflikte zwingt. In einem System, wo das nicht der Fall ist, ist das so belanglos wie nur was. Wenn die Leute egoistisch, übrigens, wenn sie wirklich egoistisch wären, oh, da wäre was los. Oh, da wäre was los. Ja, man will einfach nur die Waren konsumieren, auch die irgendwelche anderen Menschen möglicherweise auch konsumieren wollen. Ja, und? Dann muss doch bloß eine Frage, ob es genug gibt, dann machen wir sie halt. Das heißt, du wolltest sozusagen den ganzen Erdball egoistisch gestalten und sowas. Das kommt nicht jeder. Nein, aber dann gibt es ja 6 Milliarden Leute und dann wollen wir hier wählen, die VDP haben, dann brauchen wir 6 Milliarden die VDP, dann ist nur. Das ist Probleme. Ja, wenn es global siehst, so, das ist natürlich. Warum sollen wir denn arbeiten, wenn es eine Planwirtschaft gibt? Weil sie sonst gar keinen haben. Mann, ist das einfach. Das ist super einfach. Ne? Also, weshalb ist eine Planwirtschaft besser als eine Marktarbeit? Ich habe ja nicht für Zwangsarbeit, das ist ein großes Feld. Die Leute sollen anders arbeiten, die kosten und deswegen müssen das als den Arbeitszweck haben, dass sie einen anderen bereiten. Nein, aber was ist denn? Wenn einer etwas haben will, gibt ein materielles Gut und er dafür arbeitet. Dann ist es ein ganz normaler Zusammenhang und das kann er dann auch machen, wenn er es will. Wo ist das Problem? Nee, das ist doch das was er arbeitet. Nein, das ist ja keine Planwirtschaft. Planwirtschaft ist, wenn sich irgendjemand denkt, was brauchen die Leute, sie sollen es kriegen. Wieso irgendjemand? Bitte? Wieso denn irgendjemand? Alle denken das. Ja, was ist denn Planwirtschaft? Du bestellst doch dein VW heutzutage auch. Das ist doch keine Planwirtschaft. Das beruht doch auf Nein. dem Fragen Angebot. Das Aber ist du. Ach, da lache ich ja laut. Nein, die produzieren nicht mehr auf Halde. Aber erstmal ist die Nachfrage selber wie das Angebot. Weil die Nachfrage kann nicht höher sein als das, was die Leute an Löhnen gezahlt kriegen. Also produzieren die damit auch ihre Nachfrage. Und dann jammern sie darüber, dass es so niedrig ist. Und der Gipfel davon ist, dass der Arbeitsmarkt auch noch verhandelt wird als Angebot und Nachfrage. Das Lustige an dem ist nämlich, da kann einer den Arbeitsplatz nachfragt, das Angebot nicht ablehnen, weil es um seine Existenz geht. Und wie soll das funktionieren? Das mit dem Arbeitsmarkt zum Beispiel? Brauchen wir nicht, da gibt es nämlich gar keinen Markt. Also gar keinen mehr, meinst du? Nein. Ja, klar. Und noch im 7. wird es langweilig. Verteilst du wieder. Ich hab vor kurzem so einen kleinen Artikel gelesen in der Zeit. Da ging es um Glücksforschung auf einer Uni. Aber beschäftige ich mich nicht mit. Und der Korrelation festgestellt anscheinend zwischen Arbeit und Glück. Also persönliches Glück. Aber was ich da schon alles festgestellt habe an Korrelationen zwischen Glück und, jetzt könnte ich dir dann nachher aufmachen. Ja, meistens findet es sehr privat statt. Mal angenommen, dass was dran wäre sozusagen, dass sich halt einfach ganz jemand einfach glücklich fühlt, indem er arbeitet so, ja, weil er halt einen guten Job macht und keine Ahnung, weil es auch Spaß macht hier, wenn ich irgendwie Bock drauf habe, jemanden vollzuladen an der Uni oder so und ich mache das 20 Stunden am Tag zur Not irgendwie. Ja, das ist insofern für Vorwärts Deutschland, ne? Für Vorwärts Deutschland sind das lauter gute Vorschläge. Weil wenn Arbeiten glücklich macht, dann kann man ja noch was bezahlen dafür, dass man arbeiten darf. Ich finde es doch gar nicht so schlimm. Also ich meine, der Punkt ist doch, wenn du jetzt wirklich jemand das so toll fände, irgendwie, keine Ahnung, mag es ja geben. Ne? Das würde ich mir auch. Ich gehe irgendwo hin und forsche meinen Kram zusammen. Es macht mir Spaß, wenn ich mir Sachen lerne. Also ich verstehe mich ja deinen Widerspruch nicht so ganz. Ne? Wo soll der Widerspruch? Also der Punkt ist doch, dass wir hier... Versuchst du da Widerspruch zu formulieren zwischen alle arbeiten zusammen, um halt meinetwegen gesellschaftliches Ziel zu erreichen. Also sei es halt diese berühmten 6 Milliarden DVD-Plätze produzieren. Ne? Wo ist denn der Widerspruch? Da habe ich Spaß daran, habe ich meinetwegen in mein Labor zu gehen und da halt zu forschen. Wo ist denn der Widerspruch da dazu? Ich sehe da momentan auch noch gar keinen Widerspruch. So. Ich glaube, ich habe das auch gar nicht so gesehen. Mir geht es erstmal nur darum, um den Punkt, dass Arbeit gar nichts Verwerfliches in dem Sinne sein muss. So. Jetzt unabhängig von allem, was da drumherum liegt. Arbeit als sich ist überhaupt nichts Verwerfliches. Lohnarbeit ist eine Schweinerei. Ja, also es liegt ja an was ganz anderem irgendwie so. Es liegt ja an, letztendlich vielleicht möglicherweise doch wieder an der Anerkennung oder so. Ja, dass man, guck mal, der Punkt ist doch der, dass Arbeiten gehen halt eben vor allem damit zu tun mit der Repressalie. Du musst da hingehen, weil du eben deine Kinder zur Schule bringen willst, du willst sie einkleiden, du willst ihnen was zu essen geben. Sich selber also auch. Musst du das nicht selber auch noch. Wenn es so gut geht, ja. Dann ist das, dass du aus dem Zwang in den bescheuerten Trick gehst, wo du für wenig Geld viel Arbeit machen musst, dir dein Kreuz kaputt machst und dann am Ende wenig auf deinem Grundband machst. Das hat mit Spaß gar nichts zu tun, mit dem Ursprung, das recht nichts. Dass du das für andere arbeitest. Dich selber hast du dabei niemals im Blick gehabt. Weil dann würdest du nicht sagen, so ein Scheißjob, ich nicht. Also überall da, wo Leute für ihren eigenen Zweck arbeiten, und das tun sie ja öfters auch mal zu Hause und so weiter, arbeiten sie erstens nicht so, dass sie dran kaputt gehen. Und zweitens nicht mit Widerwillen. Den nennen es die Leute sogar Hobby oder sowas. Man wird doch geschafft. Wenn sie fanatisch genug sind, machen sie sich sogar was kaputt. Aber das brauchen wir ja alles nicht. Das war eigentlich auch zu bezweifeln. Ich zum Beispiel wasche nicht gern ab, aber ich mache es trotzdem jeden Tag. Und ich weiß auch nicht, was. Ich empfehle dir eine Spülmaschine. Ich habe eine und die funktioniert nicht. So, und ich weiß auch nicht, was mit den Hamburgern ist, die 9 Stunden durch den Kanal robben, um die Scheiße wegzumachen, ob das Problem ist. Wenn jemanden finden würde, der ihm sein Hobby das ist und der das gerne macht. Weißt du, Entschuldigung, ganz kurz jetzt. Bevor es so anfängt, irgendwie, was soll. Das kann man sich jetzt alles ausmalen, wie man das irgendwie regelt, aber also, was hat das jetzt mit der Regel zu tun? Also, das kann ja jetzt hat was damit zu tun, dass ich eigentlich glaube, dass diese Vision von, wenn alles planwirtschaftlich organisiert ist, dass dann jeder einfach alles haben kann. Zum einen dadurch, dass ach, jetzt machst du nicht da dran auf, alles haben können und lauter so ein Unsinn. Zum einen darum, dass es bestimmte Arbeiten gibt, von denen ich glaube, dass sie eben keiner gerne macht und keiner sie als ja, umso wichtiger, dass die Leute nicht ihr Lebtag auf solche Scheißarbeiten festgelegt sind. Keine Grenzen kennen, dass es deshalb auch Menschen gibt, die eben nicht nicht nur ihren Dekolleté und den Kühlschrank und die Auto haben wollen, sondern auch noch eine Yacht und ein Flugzeug und eine Mondrakete und... Es gibt auch hier unten, wenn wir nicht mal einen DVD-Player haben. Was ist für keinen DVD-Player haben? Ja. Weißt du was, wenn wir jetzt die Produktion vernünftig regeln, ja? Und du bist eine Mondrakete. Ja. Dann geh mal hin. Nee, da kriegt er aber keine Rückfahrkarte. was willst du denn machen? Also, ist jetzt die Leute agitieren, Mensch, ich brauche eine Mondrakete und das ist unheimlich gut, dann fühlt ihr euch gut, wenn ihr die Linie gebaut habt. Ist doch absurd, was sollen die Ausmalereien? Entweder man teilt die Analyse und die Kritik, was mit den Leuten in dieser Gesellschaft passiert. Dann, wenn er die teilt, dann muss er sich selber fragen, wie kann man was anders machen. Dass das nichts taugt, müsst alle mal auf der Hand liegen. Wenn dann einer herkommt und sagt, was würdet denn ihr mir anschaffen? Würdet ihr mich dazu zwingen, eine Mondrakete zu nehmen? Hat er schon allemal was verpasst? Oder wieder hin, dann legt einer von oben festgelegt wird heutzutage alles. Ja. Bis auf das, er muss dann selber mit der Scheiße, die ihm von oben angerichtet wurde, zurechtkommen. Und das ist schlimm genug für die meisten Leute. Ach, deswegen heißt Planwirtschaft. Da lache ich ja laut. Ein Plan ist was anderes. Ich wollte noch was sagen zu dem, was da vorne gerade angeführt und ich glaube auch eben, und zwar die Vorstellung, dass wenn man Planwirtschaft macht, das dann automatisch dazu führt, dass keiner durch die Scheiße warten will, dass die Leute nicht arbeiten gehen wollen, weil es hält ja keine Arbeitspflicht, man kriegt ja keinen Lohn dafür, man kann sich trotzdem alles nehmen, also erliegt alles und es gibt keine Produktion, also habe ich dich vorhin verstanden. Oder? Also, dass die Leute nicht arbeiten gehen würden. Ja, ich meine, da wo man Planwirtschaft hat, haben wir noch also Trittbrettfahrerei und Zwangsarbeit. Also, es geht einher. Ja, da kommst du auf Zwangsarbeit, aber im Kapitalismus nicht. Ich darf hier keine arbeiten. Du hast doch vorhin gesagt, da würde doch keine Arbeit gehen. Wenn es keinen Arbeitszwang gäbe, würde keine Arbeit gehen. Wenn alles produziert wird, dann kann ich nehmen. Er muss nicht arbeiten, er kann arbeiten, er würde keine Arbeit mehr. Hast du vorhin gesagt, oder? Das ist ja auch keine Planwirtschaft. Planwirtschaft ist, wie man oben sitzt und sagt, ihr macht die Arbeit, ihr macht die Arbeit, ihr macht die Arbeit, ihr macht alles. Und der 20% über den Soll zu erfüllen. Das war das in der DDR und da haben die auch keine Planwirtschaft gehabt. Du hast weder eine Ahnung von der DDR noch von Planwirtschaft. Das muss doch jemand dann halten, das muss doch koordiniert werden. Genau, du sagst, es wird nicht halten, es wird nicht produziert werden. Ja, aber also jedenfalls, ich habe gesagt, Planwirtschaft ist, dass jemand vorgibt, was das Soll ist. Sonst gibt es ja keinen Plan. Das Soll. Ich könnte so aussehen, wenn ich sagen würde, okay, wir haben keine Planwirtschaft, wir machen einfach was, wo alle zusammenplanen. Wenn das nicht Planwirtschaft, haben wir deine Kritik erledigt. Bitte? Wir würden deine Kritik erledigen, wenn es nicht Planwirtschaft nennen würde. Dein Soll, was soll denn der Inhalt von Soll sein? Wie bitte? Was soll denn der Inhalt von Soll sein? Du hast gerade von jemand vorgibt, das Soll. Ja, es wird diese Folge geben, wir sollen 100 DVD-Player produzieren. Es werden nur 80 produziert, 120 werden nur aufgeschrieben. Das war Planwirtschaft, weil ja existiert. Nein, das war sie nicht. Planwirtschaft selber ist einfach, dass die 100 Stück. In der DDR war sie das nicht. Bis zu diesen 100, egal wie die Nachfrage ist zum Beispiel. Wenn 6 Millionen haben wollen, werden halt 100 produziert. Das ist Planwirtschaft. Nichts anderes. Also ich sage ja, du hast weder von der DDR eine Ahnung noch von Planwirtschaft. Planwirtschaft wäre erst ein Beispiel, wenn jetzt hier alle Leute mal fragen würden, was hätten wir gerne, und dann produzieren wir es zusammen, da hat doch keiner was bestimmt oder irgendwas, da sagt ihr, das hätte ich gerne, das bräuchte ich. Das ist eine Basisdemokratie, die funktioniert einfach, da kannst du den Krieg um so Anliegen geben, die im Scherbenweg, da haben sie sowas gehabt, wenn nicht. Also es gab, der Versuch wurde ja gestartet, und zwar auf mehreren Ländern wurde der gestartet, das hat nicht funktioniert, die Wirtschaft hat nicht zusammengebrochen. Ja, also ich glaube, du hast, dass der innere Schweinehund und der Mensch eigentlich wirklich überall vorhanden ist, dass es den Kapitalisten geben muss, die Leute zum Arbeiten zwingen. Ja, das sagt ja auch weh, das sage ich auch nicht. Also, ich finde auch, dass Kritik an diesem Herrschensystem momentan wirklich gerechtfertigt ist, oder an diesem ungleichmäßig verteilten System, sage ich mal. Ist aber Kritik gerechtfertigt, aber nicht so wie das Wirtschaft findet, einfach indem man nur kritisiert. Ihr sagt nur, wofür, wogegen ihr seid, aber ihr müsst doch sagen, wofür ihr seid. Ihr müsst ja auch Kritik machen. Ja, du sagst da ablos, wogegen du bist. Du sagst ja auch bloß, wogegen du bist, gegen die DDR-Zustände. Dabei weißt du nicht einmal, was das war. Hat mit Planwirtschaft... Ja, aber trotzdem hast du keine Ahnung. Das war leider da drüben so, dass die Leute über ihr System auch keine Ahnung hatten. Da war nämlich keine Planwirtschaft. Wenn du drüben aufgewachsen bist, weißt du ganz genau, wenn du dich ein bisschen drum gekümmert hast, dass das, was bei denen Plan geheißen hat, lauter Geldgrößen war. Da ist kein einziger Gebrauchswert geplant worden. Da ist Geldgröße geplant worden und die Betriebe haben die Pflicht gehabt, Überschüsse zu machen. Das war also ein Kapitalismus, ein staatlich gelenkter Kapitalismus, das ziemliche Gegenteil von Planwirtschaft. Dass staatliche Lenkung und Kapitalismus, Gewinnproduktion, Geldwachstum sich speisen, das kann ich dir locker nachweisen. Übrigens, davon gibt es ein Buch, kannst du das alles nachlesen, wie das System funktioniert hat. Es war das Gegenteil von Planwirtschaft. Geldgrößen waren das einzig Wichtige und danach wurde der Erfolg der Wirtschaft gemessen. Also der Sache noch dieselbe Scheiße, weil die komischen Realsozialisten da drüben im Kapitalismus folgende Kritik gehabt haben. Oh, der Kapitalismus ist ein faules Ei, weil das Wertgesetz, ein bisschen Marx hat es ja gelesen, funktioniert im Kapitalismus hinter dem Rücken der Produzenten. Was machen wir? Wir holen es von Bauch. Haben das Wertgesetz überhaupt nicht abgeschafft, sondern haben gesagt, das ist eine feine Sache, alles in Geldgrößen und das zwingt die Leute zum Produktivsein und so weiter. Das machen wir bloß mit staatlicher Lenkung. Das hat mit Planwirtschaft nichts zu tun. Planwirtschaft heißt, wir brauchen so viel, das ist bestellt worden. Unter den Produktivitätsvoraussetzungen heißt es, es müssen die Leute in der Gesellschaft dafür so und so lang arbeiten. Wollt ihr das? Überlegt es euch nochmal. Wenn rauskommt, jeder muss 40 Stunden in der Woche arbeiten, damit das, was ihr alles bestellt habt, herkommt, überlegt mal, ob das euer Ernst ist. Wenn nicht jeder 5 DVD-Player hat, sondern einer, langen vielleicht 20 Stunden in die Woche, da können das wenigstens anhören. So, das Zweite ist, wenn die dann produziert sind, dann geht es nicht erst los, wie in der DDR, dann ist Schluss. Wenn nämlich die nicht erst an Weihnachten fertig sind, sondern schon im Sommer, dann gibt es den restlichen halben Jahr Klavierspielen und sonstige Unanständigkeiten und nichts mehr schaffen. Das ist Planwirtschaft. Das ist doch Milchmädchen weg. Das würde vielleicht hier in Emmendingen funktionieren, wo 30 Leute wohnen oder keine Ahnung was. Also das kann sich doch mal absprechen, aber nicht in der... Das ist ein Vorteil vom Kapitalismus, der funktioniert wenigstens. Der Markt funktioniert, nicht der Kapitalismus als solcher. Der Markt, ja klar, der funktioniert, da hat das nur so kracht. Für die meisten Leute kracht es da gewaltig dabei. Die gucken nämlich mit dem Ofenrohr ins Gebirg. Weil das, was er vorgeschlagen hat, das funktioniert nicht im großen Ziel. Woher weißt denn du das? Woher weißt denn du das? Woher weißt denn du das? Woher du das weißt? Woher ich das weiß? Ja. Ja, weil es solche Besuche da schon gibt. Jetzt habe ich da gerade nachgewiesen, dass es noch überhaupt keinen gab. Ach, in Berlin zum Beispiel, da wird, also es gibt dort einfach, es gibt in ganz Deutschland kleine Kommunen und Dörfer zum Beispiel, dann macht der Handwerker, macht dem, was ich was, dem Friseur seinen Laden und der Friseur schreibt dem 30 Jahre dafür und nutzt die Haare oder keine Ahnung was. Das wäre ja auch ein Berlin System. Das funktioniert aber nur im Kleinen, weil nicht im Großen. Das ist doch ein Warentausch schon, oder? Ja. Das ist doch ein Dienstleistungstausch. Das hat ja nichts, das ist ja nach wie vor Eigentum und der Adel gibt dem das hat kein Geld. Ja, aber so unterschiedlich, ob die drei Leute zusammensitzen und dann bewegen, dass sie etwas produzieren oder ob sie das auf die Daten weisen. Ja, das, was er macht, ist einfach, dass es kein Eigentum gibt, ich sage es einfach, das gehört mir, da dürft ihr jetzt allerdings von haben, und statt ich jetzt hier fünf Schuften irgendwas, sondern es geht darum, dass einfach alle sagen, was brauche ich, ja, und dann wird einfach das Ganze. Aber jetzt die Theorie, der Kuchen in die Luft und fallen eine Tonne beim Laufen, das ist doch, das ist echt oder so. Entschuldigung, das ist doch das Ganze. Also gut, der Kapitalismus hat den Vorteil, dass er funktioniert. Ich sage, es gibt euch ein System, allerdings nur in dem Bereich des Warentausches, und das, was dort angesprochen wurde, in dem das mit monetären Gütern berechnet wird, das funktioniert halt nicht im Großen und Ganzen, also nicht in der globalen Gesellschaft. Ja, ich glaube, dass es das nicht gibt, aber warum kann es das nicht geben? Der spricht doch gar nicht vom Warentausch. Ich rede von www.plan.de. Wenn du von einem anderen was bekommst, dass du ihn damit sofort enteignest. Ja? Dann Beschluss, dass man füreinander tätig ist. Ja? Und nicht der Einzelne für sich und halt für alle anderen nicht. Das ist ja klar, dieses definitorische Verhältnis weg. Die, was du sagst, der Ergänzung, die Gemeinheit im Kapitalismus. Ja, wo soll ich das wissen? Was? Du willst dann auch so nicht funktionieren. Ja, ich bin nicht hergekommen, um eine Patentlösung anzubieten. Ich bin hergekommen, um. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Ich bin nicht hergekommen, um nur irgendwelche fürs Stammtischstücke zu hören. Deswegen bin ich nicht hergekommen. Da kann ich nur auch, was ich will. Ja, aber das heißt, du nimmst dir auch aus, zu wissen, dass es nicht funktioniert. Da musst du ja auch einen Anfang dafür haben. Das war's nicht funktioniert. Du sagst, Planwirtschaft funktioniert nicht. Da musst du ja auch noch einen Ball dahinter kommen. Du musst ja dann irgendein Argument dabei sein. Wenn ich einfach sage, Planwirtschaft funktioniert nicht. Ja, das wird ganz schön erzählt. Nein, das war nicht jetzt wieder Kommune. Das ist ja auch eine Idee vielleicht. Deine Nippel. Sag mal. Warum es nicht funktioniert? Ja, der Lessing kann mich nur wiederholen, weil das halt nicht im Großen funktioniert. Weil Kapitalismus nicht funktioniert. Deshalb, ja. Das ja, der Kapitalismus funktioniert aber auch nicht. Ich sag da auch nicht, dass es funktioniert. Inwiefern? Ja, das ist eine Ungleichverteilung auf der Welt, oder nicht? Hm? Das ist eine Ungleichverteilung. Das ist aber nicht das Ziel des Kapitalismus. Das ist keine Das ist keine Ungleichverteilung. Das ist was anderes. Das ist, da ist die. Er hat vorhin gesagt, gesellschaftlich arbeiten, zusammenarbeiten. Das Lustige ist, passiert im Kapitalismus auch. Bloß wie? Der gesellschaftliche Zusammenhang wird allein übers Geld gestiftet. Geld ist die einzige Möglichkeit wegen Eigentum, das war ja sein Argument, überhaupt an Gegenstände des Bedarfs zu kommen. Also muss sich jeder zum Mittel des Geldes machen. Und da gibt es im Kapitalismus halt zwei Möglichkeiten. Entweder du hast so viel, dass du dein Geld zum Kapital machen kannst. Dann kannst du andere Leute für dich arbeiten lassen, und zwar nur zu einem einzigen Zweck, das Geld, das du hast, zu vermehren. Deswegen müssen die Leute, die das machen, weil sie auch Geld brauchen, für Geld arbeiten, und zwar zu den Bedingungen, der sie arbeiten lässt, nämlich, dass sie so billig sein müssen und so viel arbeiten müssen, dass sich dabei dessen Geld vermehrt. Jetzt gibt es gar nichts zu verteilen, damit ist alles fertig mit dem Verteilen. Die logische Notwendigkeit daraus ist nun mal, dass die einen mit ihrer Geldvermehrung beschäftigt sind und das der ganze Zweck in der Gesellschaft ist, die anderen damit beschäftigt sind, mit dem, was sie dafür kriegen, dass sie dem anderen so Geld vermehren, halbwegs zurechtzukommen und als Konsequenz einstecken müssen, dass sie immer weniger davon haben. So ist der ganze Spaß organisiert. Und darum ist es kein Verteilungsproblem, sondern ein Problem, wie der Reichtum produziert wird. Das ist der Hammer, auf den ich die ganze Zeit hinweisen wollte. Jetzt könnt ihr ja sagen, funktioniert, nicht funktioniert, ist ja mir egal. Wenn der gesellschaftliche Reichtum, das, was er so schön genannt hat, den Zusammenhang der gesellschaftlichen Arbeiten, der ja im Kapitalismus notwendigerweise existiert, so dazu führt, dass die Leute ins Elend stürzen, dann muss man gesellschaftliche Arbeit anders organisieren. Jetzt bestell du von mir nicht von oben ein System. Wenn er das einleuchtet, dass man eine gesellschaftliche Zusammenarbeit anders organisieren muss, dass die Leute, die den Reichtum produzieren, auch was davon haben, dann diskutiert man es halt aus. Und was funktioniert und nicht funktioniert, werden wir schon sehen. Was im Kleinen funktioniert, soll im Großen nicht funktionieren, lache ich ja laut. Noch keine Sau hat es probiert, und das Beispiel mit Russland und DDR liegt vollkommen schief, weil die den Kapitalismus auf staatlicher Basis gemacht haben und überhaupt keine Planwirtschaft. Da könnte ich euch Sachen erzählen, ich habe in Russland auch mal ein bisschen rumgetrieben. Mann, haben die einen Scheiß gebaut. In Leningrad hat man auch noch erzählt, ein riesen Aluberg, kriegen vom Staat die Verpflichtung, Devisen müssen sie reinholen. Geld erwirtschaften war für das Unternehmen auch der einzige Zweck. Hat der gute Mann festgestellt, ne, in Russland verkaufen, muss er immer die staatlichen Vorgaben mit wahrnehmen, weil die anderen, wo er sein Aluminium hinliefert, haben dieselbe Auflage, nämlich Überschuss zu produzieren. Nun kommt ein windiger Itaker bei ihm vorbei und sagt, pass mal auf, bei uns kriegst du für Aluschrott so und so viel Dollar. Der war in Russland sowieso für sich schon ein großer Hammer. Dollar verdienen war das Unternehmen kleine Nummer. Was hat der Unternehmensleiter gemacht? Hat gesagt, Leute, wir brauchen Schrott und kein Druckaluminium für Motoren und sowas. Also haben sie Schrott produziert, auf Teufel komm raus. Die anderen Unternehmen sind nicht mehr beliefert worden, weil gar nicht so viel rauskommen ist an brauchbarem Zeug. Und haben 2 Jahre lang dicke Devisen gescheffelt, der Mann hat einen Leninorden gekriegt. Bis nach 2 Jahren die anderen so richtig auf die Palme gegangen sind und haben gesagt, wir kriegen von denen überhaupt nichts mehr Gescheites. Und haben sie festgestellt, dass der mit Absicht Schrott produziert hat. Und dann hat der Lenin ordentlich ihm auch nichts genutzt. Ich sage, was ist dann passiert? Und er sagt, dann haben sie ihn erschossen. Was soll denn das mit Planwirtschaft zu tun haben? Das ist dieselbe Verrücktheit wie im Kapitalismus, bloß unter staatlicher Anleitung. Der Unterschied zu was? Zu Nachfrage, zu Angebot und Nachfrage. Da war eine Nachfrage nach Schrott. Wie? Da war eine Nachfrage. Ja, diese staatliche. Nein, noch Schrott war keine staatliche. Aber noch der Nachfrage haben sie produziert. Also kommt man nicht mit DDR und Russland mit von wegen Planwirtschaft. Die haben das nie gemacht. Die haben den Erfolg ihrer Wirtschaft in Geldgrößen gemessen. Und der blöde Gorbatschow ist bloß deswegen auf die Idee gekommen, sein System abzuschaffen. Erstens, weil er ein moralischer Mensch war, wie die meisten Rewis. Ein Weltkrieg geht nicht. Zweitens, weil er gesagt hat, nur so viel Geld, wie die in Amiland aus ihren Leuten rausschlagen, kriegen wir einfach nicht hin. Dann machen wir es doch gleich wie die. Ja, wenn es bloß um Staatsreichtum geht, ist das saukonsequent. Und um was anderes ging es da drüben auch nicht. Und das auch noch in Rubelgrößen. Ist doch scheißegal, wie du das Geld hast. Da gibt es in unserem Buch, steht alles drin, Perestroika. Von wegen Planwirtschaft. Kannst du vielleicht nochmal eine Armut definieren, so ein Rahmen stehst, wo Armut aufhört, so der Grenzbereich dazu? Weil du hattest ja vorhin gesagt, dass Armutsverwaltung letztendlich ja auch nur das System. Ach, das mag ich jetzt nicht, aber. Wir laden dazu ein, zu unserem normalen Treffen zu kommen, auf unsere Homepage, wo Argumente, Vorträge gemacht haben, vorhanden sind. Und vor allem E-Mail-Verteiler, wo weitere Vorträge, wo Zukunftstermine und so weiter angekündigt werden. Also falls jemand Interesse hat, uns weiter zu diskutieren über das Thema, der ist eingeladen, sich gleich in den Interesse. Kannst du diesen Wert auch drin? Also, wie sind die Liste? Genau, die Liste ist auch drin. Genau, wenn wir uns jetzt hier auf die Liste eintragen, das ist ein E-Mail-Verteiler, wir schicken ab und zu mal E-Mails rum mit aktuellen Informationen zu unserem Referat. Wir haben diverse, wo eben auch, oder Versus sind, keine Ahnung, wie das Netz ist, wo Informationen drinstehen. Sie. Also wir laden dazu ein. Wäre Sie. Wir laden dazu ein, weiter für uns sozusagen zu zeigen. Falls wir gut, und wie schon angekündigt, am 30. November, wieder ein Mittwoch, hier, selber Raum, die nächste Veranstaltung. Thema ist Afrika, Schuldenerlass. Geht der Sache noch schon wieder um Kapitalismus, aber wenn es in Afrika ist. Gut, wir haben 10:30, wir müssen langsam aufhören. Wie gesagt, wer das weiter diskutieren will, ist klar, dass da ein Haufen Fragen offen bleiben. Ist ja klar, dass das so Fragen, was ist jetzt wirklich los, wie macht man vielleicht was anders, dass das nicht so hoppla hopp geht. Aber man kann prinzipiell mit uns in der Diskussion bleiben an unseren Schurfix, an den feststehenden Terminen, die hier immer stattfinden. Allerdings steht ja nicht fest, aber nächsten Mittwoch treffen wir uns jedenfalls Mittwoch um 19:30. Also nächste Woche auf jeden Fall Mittwoch und dann wird der Tag, wo man das macht, endgültig festgelegt, je nachdem, wie viele Leute wann können und nicht können. Gut, aber da der Wirt dann auch langsam seinen Laden dicht machen will, würde ich sagen, müssen wir für heute mal aufhören. Aber wie gesagt, Debatte kann ja woanders dann weitergeführt werden. Mit deinem Punkt mit kleinerem Übel. Du musst dir einfach mal Folgendes überlegen. Wenn du